Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Uncommon Taste Podcasts. Wir haben die 13. Folge und nehmen an einem Freitag auf. Wir haben gerade schon festgestellt, Unglückszahl, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass wir als nicht abergläubige Menschen komplett von sowas verschont werden. Wie immer hört ihr natürlich mich, Merlin und auch wieder Joe. Joe ist wieder aus Belgien zurück, wie ihr schon seit der letzten Folge wisst, und wohnt endlich wieder in der WG, aber demnächst verlässt er mich schon wieder. Ja. Für eine geraume Zeit. Ja. Und dann auch schon wieder für ganz lange am Ende des Jahres. Du kannst ja mal kurz erzählen, Joe, was ist bei dir in letzter Zeit so passiert? Ja, also ich bin ja jetzt seit 3 Wochen wieder in Tübingen, habe sehr viel Zeit an meinen Konsolen verbracht und werde jetzt ich werde nächste Woche für 2,5 Wochen nach Japan verschwinden. Unmöglich. Ja, deswegen müsst ihr wahrscheinlich, nicht was heißt wahrscheinlich, aber müsst ihr eine längere Zeit ohne den Podcast auskommen. Es sei denn, Merlin möchte ihn alleine machen, aber das möchte ich natürlich nicht. Habe ich eigentlich nicht vornehmen. Genau, ja, wir haben jetzt schon mal hier die Ankündigung, die nächste Folge fällt auf jeden Fall aus. Wie gesagt, Joe ist in Japan und wir haben auch überlegt, ob wir dann so eine Japan- und Skype-Folge machen, aber mit dem Zeitunterschied und vor allem, ganz ehrlich, er will natürlich in Japan auch seine Zeit nicht mit irgendeiner Recherche für einen Podcast verbringen, sondern Japan nutzen. Entsprechend wird die nächste Folge ausfallen, stelle ich schon mal darauf ein. Wir werden also wieder eine 4-wöchige Pause haben und dann geht's ganz normal weiter wie sonst auch. Vielleicht gibt es zwischendurch halt Updates oder sowas von mir, vielleicht kommt irgendwas anderes. Ich bin ja in Deutschland und kann was machen. Vielleicht gibt es bei mir zwischendurch Kleinigkeiten, aber eine richtige Folge auf jeden Fall wird es erst wieder in 4 Wochen dann geben. Ja, traurige Nachricht, aber... Nur für uns, nicht für dich. Ja, genau. Joe verzieht sich nach Japan und ich als Japanologe sitze in Deutschland. Das ist die eigentliche Tragödie. Das ist wahrlich eine Tragödie. Die hätte Shakespeare nicht besser schreiben. Richtig, schrecklich. Aber ja, ich bin dir selbst schuld. Was soll ich machen? Ich spare jetzt einfach auch Geld und bin demnächst auch wieder unterwegs irgendwo in der Weltgeschichte. Ihr könntet einfach an den Podcast spenden und dann zweigt ihn Merlin vielleicht für was anderes ab, als das eigentlich geplant war. Genau, in meiner betrügerischen Natur, die ich auch noch nie verleugnet habe und immer offen zugebe, könnte es durchaus sein, dass ich dann direkt Podcast-Gelder abzweige, um demnächst nach Japan zu fliegen. Ja, aber davon ab haben wir jetzt natürlich auch wieder eine Folge für euch und auch wieder eine ganz normale Folge. Letztes Mal hatten wir ja die große PlayStation-Folge, die tatsächlich auch etwas übertrieben lang geworden ist, aber es musste einfach sein. Wir haben schon allerdings durchaus positives Feedback dafür gekriegt. Hat uns sehr gut gefallen. Und diesmal werden wir wieder ganz normal, wie gewohnt, eine einfache Folge mit News-Übersicht und einem normalen Hauptthema machen. Diesmal auch wieder ein sehr spannendes Hauptthema. Eins, das, glaube ich, sehr prototypisch für unser Medium, unsere Industrie ist. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Und ich würde sagen, Joe wird jetzt einfach erstmal eine kurze News-Übersicht geben, was diese Woche an News zu berichten gibt. Und danach steigen wir direkt in die News ein und danach ins Hauptthema. Genau. Wir haben heute wieder 4 News anzubieten. Und zwar als erstes die... Ankündigung von Assassin's Creed 4 Black Flag. Da werden wir nachher unseren Senf und unsere Meinung zu dem neuen Piraten-Setting und der Entwicklung der Reihe so ein bisschen abgeben. Dazu wird Merlin euch nachher mehr erzählen. Dann werde ich euch kurz etwas zu neuen Gerüchten zur neuen Xbox erzählen. Also es war ja eigentlich abzusehen, dass jetzt nach der Vorstellung der PlayStation 4 jetzt auch vermehrt Gerüchte zur neuen Xbox-Konsole rauskommen werden. Da habe ich jetzt mal die aktuellen Gerüchte, die es so gab, zusammengefasst und werde die euch dann nachher präsentieren. Danach wird Merlin etwas zur Ankündigung des neuen Thief-Teils erzählen. Das neue Thief soll wie Tomb Raider auch wieder ein Reboot werden und nähere Infos gibt's dann von Merlin. Und als letztes noch eine News zur Wii Mini. Wie ja manche bereits wissen, ist die Wii Mini ja seit Ende vergangenen Jahres in Kanada erhältlich und soll jetzt auch, ich glaube, Moment, heute ist der 8., also soll in genau einer Woche soll die Wii Mini in Deutschland erscheinen. Mehr dazu auch nachher noch in der News-Sektion. Genau, dann würde ich sagen, Merlin fängt jetzt gleich mal an mit dem jährlichen Evergreen Assassin's Creed. Genau. Täglich grüßt das Murmeltier. Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, bevor ich irgendwas dazu sage, kann ich gleich vorweg sagen, ich finde das Szenario scheiße. Damit haben wir schon zusammengefasst, was die News eigentlich ausmacht. Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, aber ich wollte es gleich vorweg sagen, weil es mich schon von Anfang an so gestört hat, dass ich fand, das war die wichtigste News. Assassin's Creed 4 Black Flag. Weil wie der Name schon sagt oder vermuten lässt und wie ja alle von euch wahrscheinlich im Trailer schon gesehen haben, es ist ein Piratenszenario, es spielt im 18. Jahrhundert, man sieht ja im Trailer auch schon Blackbeard, der auch wohl ein Teil der Story sein wird, sowieso noch einige andere bekannte Gesichter und Namen aus der Zeit werden wohl auftauchen, Blackbeard war jetzt so quasi der prominenteste, den wahrscheinlich alle von uns kennen. Es ist so ein bisschen, ja, so ein Tie-In gibt's mit Assassin's Creed 3. Da gibt's einen Charakter, der auch Kenway heißt, so ähnlich wie der, oder nicht so ähnlich, genau wie der Protagonist. Der Protagonist heißt Edward Kenway. Von der Zeit her lässt sich das hier schon vermuten. Also Edward Kenway, den man in Assassin's Creed 4 spielt, ist der Großvater des Kenways aus Assassin's Creed 3. Außerdem, auch aus Assassin's Creed 3 kommen zurück die Seeschlachten. In Assassin's Creed 3 gab's ja auch schon größere Seeschlachten, die auch wohl, also ich habe selbst noch nicht gespielt, sehr gut angekommen sind, sehr gut gemacht waren. Dasselbe Studio wird auch diesmal wieder für die Seeschlachten zuständig sein. Allgemein war ja bei dem Piratenszenario schon zu vermuten und abzusehen, dass es eben ja wesentlich mehr um Seeschlachten gehen wird, um Schiffe. Genau das wird auch der Fall sein. Sie haben das so ein bisschen gecatert wohl in einem Presseevent, wo die Presse eben schon Gameplays hingesehen hat, dass das Schiff so eine Art zweiter Hauptcharakter sein soll neben Edward. Das wird halt ausgebaut, ja, wird nachher mit Upgrades versehen, sodass man quasi letztendlich ja in den Seeschlachten besser bestehen kann und wird sowas sein wie die in Assassin's Creed 2 das erste Mal eingeführte Festung so ein bisschen, beziehungsweise in Assassin's Creed 2 war es ja so ein kleines Dorf, das man quasi ausbauen konnte. Da war das einfach nur so eine nette Staffage für Geld, das man nebenher gekriegt hat, und hier wird es eben integraler Teil des Gameplays sein. Was noch ganz interessant ist, ist auch außerdem auch schon, gibt es Gameplay-Szenen oder wurden Gameplay-Szenen gezeigt für Unterwasserkämpfe. Anscheinend gibt es Szenen, wie Edward Kenway mit einem Hai sich prügelt unter Wasser. Das heißt, es wird auch Unterwasser-Combat geben und auch allgemein Unterwasser-Szenen. Und noch so ein paar andere kleine nette Features. Was vielleicht noch relevant ist allgemein, es kommt Ende des Jahres raus, beziehungsweise Ende Oktober in Amerika und am 1. November in Europa und wird entsprechend ein Titel für diese Generation noch sein, also für PS3, Xbox 360 und Wii U. Es wird eine Next-Gen-Version geben, die dann einfach nur aufgebaute Grafik, ein bisschen mehr Physics-Effekte und so weiter drin haben wird. Und letztendlich, ja, quasi einfach nur eine leicht aufgebaute Version. Es ist aber auf jeden Fall noch nicht das große nächste Next-Gen Assassin's Creed. Da gibt es ja schon viele Gerüchte drüber, dass sie quasi so ein bisschen, nicht richtig Reboot, aber quasi die Serie ein bisschen neu erfinden wollen, Gameplay-mäßig auch ein bisschen erweitern wollen. Nicht nur so, wie sie es tröpfchenweise quasi in den letzten Spielen gemacht haben, sondern quasi so eine richtig große Neuerung. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen und dann wirklich für die nächste Generation kommen. Und Ubisoft Montreal, glaube ich, hat so ein bisschen gerade Watch Dogs als das große Next-Gen-Spiel für den Anfang zumindest in den Startlöchern. Und entsprechend, denke ich mal, wird dann quasi das nächste Assassin's Creed danach dann die etwas größeren Neuerungen mit sich bringen. Ja, was halten wir davon? Was halte ich davon? Ich habe es gerade schon gesagt, ich finde, das Szenario ist wirklich ganz, ganz schrecklich gewählt. Als Joe und ich das erste Mal die News gesehen haben, waren wir uns beide gleich komplett einig. Ja, keine Ahnung. Was sagst du dazu? Also ich meine, ich weiß ja schon, dass dir auch nicht gefällt, aber... Ja, also ich finde das Setting auch, ja, mehr als bescheiden. was mich an Assassin's Creed nämlich eigentlich immer am meisten begeistert, sind eigentlich die Settings. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, Assassin's Creed macht Spaß. Es ist aber wirklich vom Gameplay her immer das Gleiche. Ja. Was mich aber wirklich am meisten beeindruckt, sind immer die verschiedenen Szenarien, die verschiedenen Städte, die man durchwandert. Eigentlich die Detailtreue, mit der Ubisoft eigentlich man dann immer diese Settings zum Leben erweckt. Und vor allem waren das bisher auch immer Settings, die in Videospielen, abseits von RTS, relativ unverbrauchte historische Settings waren. Also ja, absolut. Mittelalter-Kreuzzüge, Renaissance-Italien oder auch selbst 16. Jahrhundert in Konstantinopel, das sind alles jetzt, oder auch der Unabhängigkeitskrieg in Amerika, das sind jetzt alles Settings, die jetzt nicht unbedingt in allen Medien jetzt unverbraucht sind, aber generell in Videospielen relativ selten zum Einsatz gekommen sind und die auch aber trotzdem genug historisches und politisches, vielleicht für mich als Politikwissenschaftler auch noch vermehrt interessant, Material haben, um daraus auch wirklich ja, spannende Verschwörungstheorien und so weiter aufzubauen. Und beim Piraten-Setting fehlt mir das einfach. Also da habe ich das Gefühl, das ist einfach nur das Setting an sich. Es spielt zwar irgendwie im 18. Jahrhundert, es sind auch bekannte Piraten dabei, aber es ist jetzt kein Setting, was mich jetzt irgendwie historisch-politisch irgendwie groß interessieren würde. Also eigentlich absolut überhaupt nicht. Ja. Und dementsprechend bin ich da schon extrem enttäuscht, muss ich sagen. Ja, also was mich einfach daran stört, ist, ich meine, zum einen habe ich das Gefühl, Piraten sind das Klischee schlechthin irgendwie. Also ich habe das Gefühl gehabt, man hätte nichts Klischeehafteres machen können. Selbst Ninja, was ja so sehr schön war. Es gab ja so nette Fanart, die so ein leicht asiatisch angehauchtes Assassin's Creed quasi so ein bisschen gecatert haben. Selbst Ninjas hätte ich noch plakativer gefunden als Piraten, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Also ich glaube nicht mal, dass es irgendwie, dass dieses Szenario und auch 18. Jahrhundert quasi nicht mehr hergeben würde, auch politisch-historisch relevant ist. Ich habe nur das Gefühl, dass dieses Szenario so sehr, beziehungsweise diese Zeit so sehr für Piraten steht, dass du da gar nicht mehr dran vorbeigucken kannst an diesem Label Pirat, weißt du? Also das ist gleich so, du hast gleich sofort 1000 Assoziationen damit im Kopf. Ja. Du hast sofort Fluch der Karibik-Filme im Kopf, du hast sofort irgendwie, ne, Seemannsgesänge, du hast Rum, du hast Frauen, du hast diese, ne, die Pistolen, die ja. man auch im Trailer schon sieht, Swashbuckling und so ein Kram. Also du hast einfach sofort irgendwie durch dieses Label so viele Assoziationen im Kopf, dass du gar nicht dran vorbeigucken kannst. Also das Einzige, was übrig bleibt für mich, ist das große Wort Pirat und nicht so 18. Jahrhundert in der Karibik, sondern das große Wort ja. Pirat. Und da habe ich nämlich auch das Gefühl, da geht der Rest so ein bisschen unter und so wie es bislang aussieht, ist auch genau das, was sie wollen. Also wenn du dich die meiste Zeit auf einem Schiff befindest, oder sagen wir mal 50% der Zeit, dann ist es schon zwangsläufig so, dass du quasi ne, keine coolen, original nachgebauten Städte ne, quasi erleben kannst. Oder dass es eben nicht so viel Politik gibt. Auf einem Schiff fährst du halt in der Gegend rum und ballerst andere Schiffe kaputt. Also ich glaube halt irgendwie, das ist echt so ein bisschen... Ja, also ich glaube, sie hatten das Gefühl, sie wählen ein sehr cooles Szenario, das viele Leute haben wollen und haben nicht realisiert, dass, glaube ich, genug Leute jetzt auch schon wieder die Schnauze voll haben. Ja, aber das Ding ist, was mich ja sehr überrascht, also persönlich, mein Geschmack, Geschmäcker sind verschieden, aber ich glaube, die overall Response auf das Setting ist durchaus positiv. Also jetzt in den Foren, in denen ich am meisten abhänge, sind eigentlich alle relativ so, ja, coole Piraten-Setting und so weiter. Und ich war dann einer der wenigen, der gesagt hat, echt, ich finde das voll kacke. Ich glaube, das, ja. Vor allem, wir haben zwei ja auch dann drüber diskutiert. Uns würden mindestens 10 Settings einfallen, die 1000-mal besser wären als das. Also ja, viel interessanter, viel mehr Möglichkeiten. Es gab so, ja, ja ein paar Tage vor der Ankündigung noch das Gerücht, dass so neu sollte im Zweiten Weltkrieg spielen. Und selbst das, also Zweiter Weltkrieg ist auf jeden Fall im Sinne von Ego-Shootern sehr verbraucht, aber im Sinne von hinter den Kulissen, Spionage und so weiter, ist das Zweite Weltkrieg auf jeden Fall auch als Setting auf jeden Fall noch gut macht, wäre auf jeden Fall gut machbar gewesen. Vor allem auch gut, hätte dass man das auch gut in die Geschichte zwischen Templer und Assassinen mit einbauen können. Oder was sie auch erwähnt haben, auch Japan zur Zeit der Meiji-Revolution oder Restauration, meine ich, oder die Französische Revolution. Also gibt es tausende von Settings, die mich millionenmal besser, mehr interessiert hätten als das. Also, ja. Die, glaube ich, auch einfach spieltechnisch spannender gewesen wären. Wir hatten ja auch irgendwie eine China-verbotene Stadt und so. Also es gibt so viele interessante Settings, die eben gerade für dieses Szenario mit Assassinen, das ja auch immer ein bisschen was mit Spionage und Schleichen zu tun hat, auch wenn das in Spielen letztendlich ne eher irrelevant ist. Aber so ein bisschen ne ist es ja schon so, dass dieses Heimliche und das hätte es, glaube ich, auch wesentlich mehr Settings gegeben, die mehr hergegeben haben. Ich habe jetzt noch gar nicht so groß auf die allgemeine irgendwie so ja Aufnahme des neuen Settings irgendwie so geachtet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es immer noch genug Leute gibt, die trotzdem sagen, Piraten sind cool. Und ich will jetzt auch nicht propagieren, dass das nicht so wäre. Mich persönlich nur stört es einfach und ich finde auch irgendwie ein bisschen zurecht und ich habe irgendwie das Gefühl, da ist viel Potenzial verschenkt worden. Andererseits, und wenn man das jetzt im Lichte betrachtet, dass es für sie quasi, es steht zwar Assassin's Creed 4, aber vom Prinzip her ist es ja so ein Übergangstitel. Es ist so ein bisschen was wie Brotherhood und Revelations. Im Sinne von, dass halt zum einen diese Seeschlachten, die im dritten Teil schon sehr gut funktioniert haben, nicht unbedingt recycelt werden, aber eben wieder mit übernommen werden. Und zum anderen, weil es eben noch für diese Generation gemacht wird. Entsprechend werden sich auch die spielerischen Neuerungen wahrscheinlich halbwegs in Grenzen halten. Ich denke so, das wirklich große nächste Titel der Next Gen ist, der wird einiges mehr neu machen und es kann auch gut sein, dass sie quasi gesagt haben, dafür ist das Szenario wirklich gut, aber dass sie vielleicht wirklich eins der noch interessanteren Szenarios oder die Szenarios, die uns auch vielleicht ein bisschen interessanter erscheinen, dass sie sich die einfach aufheben für den nächsten richtig großen Teil. Mal abwarten. Hoffen wir das mal. Wir müssen eh nochmal gucken, wie das Spiel wird. Wir haben ja nun beileibe nicht viel gesehen von dem ganzen Ding. Ich war einfach nur gleich von Anfang an super enttäuscht. Also es tauchte auf und ich war gleich. Ich meine, wenn es nur ums Gameplay gehen würde, dann wäre das Setting ja mehr oder weniger zweitrangig. Aber da für mich das Setting fast im Vordergrund steht, also wird das Spiel auf jeden Fall einen schweren Stand bei mir haben. Ja, definitiv bei mir auch. Ich bin auch wirklich sehr skeptisch. Ich meine, wir hatten natürlich jetzt auch vielleicht so ein bisschen das kleine Problem mit Assassin's Creed 3, dass es für uns halt historisch nicht so relevant interessant ist. Ich meine, für mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als für dich, also aber ja. Ja, bestimmt, aber so allgemein, wir hier in Europa können natürlich mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nicht so wahnsinnig viel anfangen. Entsprechend hat das vielleicht auch schon das Assassin's Creed 3 ein bisschen schweren Stand bei uns gehabt und ist natürlich jetzt nicht so günstig, dass Assassin's Creed 4 das quasi zumindest für uns beiden wiederholt, wobei es wahrscheinlich Ubisoft völlig egal ist, ob wir beiden das spielen werden oder nicht, aber naja, wie immer gilt, wenn ihr andere Meinung habt oder denkt, wir sind völlig Idioten, dass wir Piratenkacke finden, schreibt uns auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie tatsächlich auch unsere Hörer irgendwie auf das neue Setting reagieren. Dann würde ich aber auch sagen, wir haben genug drüber geredet oder genug drüber gerantet. Ja. Und gehen weiter zu Xbox, beziehungsweise dem, was ja die nächste Xbox so haben könnte, was es so gerüchteweise gerade gibt. Ja, also es gab jetzt so zwei, drei Gerüchte neue zur neuen Xbox und zwar War es eigentlich abzusehen, dass jetzt natürlich auch Gerüchte zum einem Termin oder einem Vorstellungstermin der neuen Xbox aufkommen werden. Und zwar wollen CVG oder VG247 sollen in Erfahrung gebracht haben, dass Microsoft plant, ihre eigene Konsole im April vorzustellen. Manche Quellen nennen da sogar schon ein sehr explizites Datum, nämlich den 26. April. Meiner Meinung nach wäre das, es wäre kurz nach der GDC, nach der PAX und 2 Monate vor der E3 eigentlich, ja, optimaler Termin. Also, selbst wenn es nur ein Gerücht ist, ich glaube, es ist relativ realistisch, dass Microsoft ungefähr in dem Zeitrahmen seine neue Konsole vorstellt. Es gab jetzt auch ein paar neue Gerüchte zu den Specs, und zwar soll die neue Xbox mit 2 Quad-Core-Prozessoren laufen, also 2x Quad-Core-CPUs, im Gegensatz zur PS3, die einen, wie war das nochmal, ein Octa-Core hat. Richtig, also, ich glaube, es heißt Octa-Core. Kann man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr aussprechen, klingt bescheuert, aber es heißt, glaube ich, ein Octa-Core. Also ein CPU mit 8 Kernen. Das soll, also das ist eigentlich nur ein architektonischer Unterschied, zu dem Mel wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr erzählen kann als ich, der sich jetzt nicht so sehr mit diesen Specs auskennt. Was aber noch interessant war, dass es Gerüchte gibt, dass Microsoft und EA einen Exklusivdeal ausgehandelt haben. Mhm. Wie dieser Exklusivdeal aussehen wird oder könnte, da ist es noch nicht näher bekannt, aber es würde zumindest erklären, warum EA nicht auf der Vorstellung der PlayStation 4 anwesend war. Was schon einige überrascht hat, weil ich meine, EA, eines der, weiß nicht, ob es der größte Publisher für Videospiele, nicht auf der Präsentation von Sony dabei war. Das war stark, konnte man sich schon ein Fragezeichen dahinter setzen, aber jetzt wie genau so ein Exklusivdeal aussehen soll, könnte, bleibt abzuwarten, weil ich selbst glaube nicht, dass es wirklich exklusive Spiele von EA für die Xbox geben würde. Was auf jeden Fall, also wenn es so wäre, wäre es auf jeden Fall ein Gamebreaker, meiner Meinung nach. Aber EA ist viel zu groß, um sowas einzugehen. Also ich denke, es handelt sich vielleicht dabei um Zeitexklusivität oder das, oder bestimmten, ja, keine Ahnung, irgendwas mit Digital Content oder sowas oder DLCs, extra DLCs, Xbox exklusiv oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber EA wird einen Teufel tun, exklusiv für Microsoft zu entwickeln. Also, ja, unmöglich. Eigentlich klingt das schon recht unrealistisch, das stimmt schon, ja. Ich meine, dass da irgendwas im Busch sein könnte, das kann ich mir schon vorstellen, weil es war mich schon wirklich ein bisschen überrascht, dass EA nicht dabei war. Ja, vor allem, weil EA halt einfach, also ich glaube, EA ist natürlich der größte Publisher. Ich glaube, EA ist ja vor allem einer von den Publishern, die halt mit das breiteste Sortiment haben. Ne? Die bedienen ja fast alles. Die alles, Sport, und, Action, ja, alles mögliche. Genau, und von daher war es schon komisch, dass es nicht ein einziges Projekt gibt, das irgendwie halt, ne, auf die PlayStation 4-Konferenz da gepasst hätte. Würde ich jetzt nicht zu viel reinlesen, aber stimmt schon. Also es würde es durchaus erklären, dass sie vielleicht, ne, bei Microsoft auftreten mit irgendeinem Exklusivkram. Also kompletter Exklusivdeal für Spiele kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Höchstens die Zeitexklusivität wie bei Mass Effect 1 zum Beispiel. Ja, sowas zum Beispiel könnte ich mir eher vorstellen. Sowas könnte ich mir zum Beispiel auch für ein Mass Effect 4 fast nicht vorstellen, weil das auch mittlerweile zu groß ist, aber ja, also bei Sport kann man sich das eh nicht vorstellen. Ich meine, in FIFA nur auf der Xbox, das wäre... Macht auch keinen Sinn. Also bei sowas, macht das gar keinen Sinn. Gerade weil sowas eben Spiele sind, die sowieso Spiele ansprechen, denen das scheißegal ist. Vor allem darf man nicht vergessen, dass solche Spiele natürlich auch dann, da werden auch die Nintendo-Konsole mit versorgt. Also, ja. Da müsste Microsoft schon extrem viel Geld dafür geboten haben, das haben sie bestimmt nicht. Das kann sich von Microsoft auch gar nicht lohnen. Also das glaube ich auch nicht, definitiv nicht. Aber ja, wahrscheinlich Zeitexklusivität. Ich denke, mit sowas ist dann zu rechnen, wenn es überhaupt diesen Deal gibt. Also ich meine, klar, solche Gerüchte sind selten komplett ohne wahren Kern, aber bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was da passiert. Ja. Willst du noch zu den Kern was sagen? Oder? Ja, also vom Prinzip her ist es so, dass, ja... Kurz. Man kann quasi zusammenfassend sagen, rein architektonischer Unterschied ist im Gegensatz zur PS4, wo es eben ein Die gibt, also einen Würfel, auf dem eben die Kerne sitzen, eben ein, ja, 8-Kern-CPU ist, sind es in der Xbox eben 2 6-Kern-CPUs, was einfach... 2 4-Kern-CPUs, genau, 2 Quad-Cores, was einen rein architektonischen Unterschied macht. Das macht auch einen Unterschied, wie der Cache genutzt wird, wie gewisse Operationen durchgeführt werden. Vom Prinzip her ist der potenziell, das sagen wir jetzt einfach mal zusammenfassend, wenn er denn überhaupt diese Specs hat, wird er einfach eine andere Art von Architektur haben. Er wird ein bisschen anders zu handhaben sein für die Entwickler. Es wird viel wichtiger sein, tatsächlich auch die 8 Kerne, die er hat, zu nutzen. Ich glaube, da ist der Übergang für die Entwickler auf die PS4 ein bisschen einfacher, weil die meisten Entwickler heutzutage einfach schlicht und ergreifend Dual-Core, vielleicht manchmal 3 Kerne nutzen. Ganz wenige Spiele nutzen mehr als 3 Kerne. Zum einen, weil es die Verbreitung noch nicht gibt und zum anderen, weil es einfach auch, ne, nicht nötig ist. Bei der neuen Xbox wird das viel mehr der Fall sein, dass Entwickler das nutzen müssen, diese 8 Kerne wirklich. Aber das ist, wie gesagt, ein rein architektonischer Unterschied. Vom Prinzip her werden Xbox, also wenn das jetzt so die CPU-Konstellation wird, dann wird die einfach mithalten einschalten können mit der PS4 und fertig. Also was anderes ist für euch ja nicht interessant. Ja. Von daher jetzt wirklich da in die Details zu gehen, ist wahrscheinlich unwichtig. Machen wir vielleicht nochmal, wenn es wirklich dann das Reveal für die Xbox gibt. Aber ja, jetzt für den Moment einfach nur, der wird einfach mithalten können. Das wird für die Entwickler einfach ein etwas anderes Entwickeln sein. Und das war's eigentlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Thief. Kommen wir zu Thief, ja, das ist so der zweite Dorn in meinem Auge diese Woche. Thief, ja, es gibt ein Thief-Reboot, es wurde jetzt revealed, es gab immer wieder Gerüchte dazu, dass Eidos da was macht, dass Square Enix da irgendwie Interesse dran hätte, eine alte Eidos-Franchise eben wiederzubeleben, wie sie es ja mit einigen gemacht haben. Und tatsächlich, jetzt gibt es die Ankündigung, 2014 wird es für die Next-Gen-Konsolen und für den PC ein neues Thief geben. Es wird nicht, wie am Anfang vermutet wurde, Thief 4, beziehungsweise irgendwann gab es aber so eine Schreibweise, wo dann Thief geschrieben wurde und dann das E war eine 4. Es wird einfach nur Thief heißen, weil es eben eine Art Reboot werden wird. Und ja, wird irgendwann 2014 erscheinen. Grundlegend wissen wir noch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt Screenshots, es gibt ein angebliches, geleaktes, wahrscheinlich aus einer Zwischensequenz, ein Video dazu, von in einem Showreel halt von jemandem, der da anscheinend dran gearbeitet hat, tauchte das auf. Sonst wissen wir noch nicht wahnsinnig viel. Es gibt ein paar Developer-Interviews, Eidos Montreal ist dafür zuständig und ja, vom Prinzip her sagen sie, wir wollen diese alte, große, klassische Serie, die sehr viele Leute halt in Ehren halten, wiederbeleben, wir wollen es zeitgemäß machen, wir wollen es aber trotzdem nach wie vor natürlich, ne, an dem orientieren, was die Serie groß gemacht hat, das ist uns ganz wichtig, dass wir eben alte Fans nicht verschrecken, bla bla bla bla bla, alles, was ich bislang gesehen habe, macht genau das und ich bin wütend. So kann man zusammenfassen, also grundlegend, so wie es derzeit aussieht, sie wollen von der Hintergrundgeschichte her so ein bisschen, also für die Leute, die Thief Spiele kennen. Es gibt quasi diesen klassischen Konflikt zwischen Natur und Technik. Es gibt die Hamariten, die eben Schmiede sind, die auch dieses leichte Steampunk-Element einbringen mit Dampfmaschinen und dergleichen. Und dann gibt es eben die magische, die naturelle Seite mit dem Trickster, so heißt der. Und das war so quasi der klassische Konflikt, der die Welt ausgemacht hat. Das wollen sie ein bisschen zurückschrauben. Man kommt jetzt nach langen Jahren, wie es heißt, der Abwesenheit in die Stadt zurück, in der auch schon die anderen Thief-Teile gespielt haben. Und findet quasi ein ganz klassisches System vor. Ein Baron hat die Macht übernommen, ist korrupt. Die ganzen reichen Leute können schön unter ihm leben. Der ganze Rest hungert und wird von der Stadtwache schikaniert. Und es ist noch nebenher eine Seuche ausgebrochen. Klingt für mich völlig nur nach 15. Klingt auch sehr nach Dishonored vor allem, was mich auch ein bisschen stört. Und vom Prinzip her, ja, ist es quasi das. Sie sagen, sie wollen sich grob an das, oder nicht grob, sie wollen sich an das halten, was die alten Spiele ausgemacht hat. Gleichzeitig haben sie im Interview gesagt, dass sie derzeit hauptsächlich noch an den Kämpfen feilen, weil sie vielleicht die Möglichkeit einbauen wollen, dass sich Spieler, die eben keine Lust auf reines Schleichen haben, auch tatsächlich durch die Wachen durchprügeln können. Das wäre für mich absoluter Gamebreaker. Dann wäre für mich die ganze Sache jetzt schon gestorben, wenn das tatsächlich so laufen würde. Weil das eben genau das ist, was eben die Thief-Spiele ausgemacht hat, dass man damit eben nicht durchkommt. Und dass sie halt auch schon so an der Hintergrundwelt, an der Lore gebaut haben und das Ganze quasi, wahrscheinlich wird sie ganz rausgenommen werden, aber es gerät anscheinend offensichtlich sehr stark in den Hintergrund. Wenn die beiden Sachen tatsächlich so sein sollten im fertigen Spiel, dann ist genau das eingetreten, was sie nicht machen wollten. Dann haben sie nämlich für mich absolut mit der Serie gebrochen. Ich bin ein riesen Thief-Fan. Ich liebe diese Spiele. Der dritte Teil, ja, Kammer hatte auch seine Kritikpunkte auf jeden Fall. Die ersten beiden sind, denke ich, meine absoluten Favorites aller Zeiten. Also gehören zumindest zu meinen absoluten Lieblingsspielen aller Zeiten. Und ich bin mehr als auch zufrieden, weiß ich auch nicht. Am Anfang war ich gehypt, dann war ich skeptisch, jetzt bin ich super skeptisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie überhaupt viel zu sagen möchtest. Du hast mit Thief nicht so viel am Hut, ne? Ich hab dir ja vorher schon gesagt, I don't give a crap. Du glücklicher. Weil ich und Stealth-Spiele ist so eine Geschichte, ich bin meistens ungeduldig für diese Spiele. Ich weiß auch nicht warum, aber komplette Schleichspiele habe ich irgendwie noch nie irgendwie ausgiebig gespielt, weil ich einfach, ja... Wenn ich schleichen muss, bin ich immer früh gestorben. Das hast du ja auch gesehen, dass ich Uncharted 2 gespielt habe. Oder nie, Uncharted 3. Diese dummen Schleichsequenzen. Wie oft ich da gestorben bin. Mann. Ja, also... Ich leide mit dir irgendwo, aber auch irgendwie nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch mit diesen ganzen Reboots unzufrieden. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach hätte Thief 4 machen können. Das hätte auch Probleme gegeben, aber dass man irgendwie das rebooten muss. Das ist auch noch nicht klar, wie es in die Story passt. Es kann eigentlich nicht vor dem ersten Teil spielen. Es muss eigentlich nach dem dritten Teil spielen. Da gibt's aber wiederum, das wirft wiederum Fragen auf, weil eigentlich nach dem dritten Teil hätte man Garrett so als Hauptcharakter, wie er jetzt geadvertised wird, quasi nicht machen können. Ob sie eine Parallelgeschichte erzählen irgendwie nach dem zweiten Teil, ich weiß es nicht. Ist echt alles noch ein bisschen, ist es noch alles komplett in der Schwebe. Wir können echt noch nicht viel sagen. Ich finde nur, das, was ich bislang gesehen habe, macht auf mich keinen, als großer Thief-Fan, keinen wirklich hundertprozentig guten Eindruck. Aber Square Enix hat jetzt, glaube ich, seit sie Eidos gekauft haben, relativ viele Serien von ihnen rebootet. Ich bin mir nicht sicher, ist Deus Ex auch ein Reboot gewesen? Human Revolution? War auch, Na, es war kein, doch, es war ein Sequel, ein Prequel quasi. Also es war kein, es spielte vor dem alten. Ich meine, es gibt ja jetzt momentan ja auch Gerüchte, dass das Square Enix auch Legacy of Kain wiederbeleben will. Auch eine Serie, die schon, ja, lange brachgelegen ist. Ganz ehrlich, das ist auch wieder so eine Sache. Also auch das Deus Ex Reboot war in Ordnung, aber ich war ein großer Fan von Deus Ex, aber es war jetzt nicht so eins von diesen Spielen, dass ich irgendwie extrem nostalgische Erinnerungen habe, wie zum Beispiel Thief. Deswegen war ich da, glaube ich, so ein bisschen, nicht ganz so drüber aufgeregt. Human Revolution war ein gelungenes Spiel, hatte seine Fehler und war für mich auch gerade im Blicke irgendwie auf den Vorgänger, beziehungsweise ja das eigentliche Sequel geschichtenmäßig, ja, hätte man wesentlich mehr rausholen können. Also auch damit war ich nicht so hundertprozentig zufrieden. Das macht, ja, allein deswegen bin ich auch nur mal extra ein bisschen skeptisch. Vielleicht auch noch nebenher kurz erwähnt, Thief, im Deutschen hieß das Spiel Dark Project, für alle, die jetzt gerade überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon wir reden und völlig verwirrt sind. Im Deutschen hieß das Spiel Dark Project 1 und 2. Warum eigentlich? Das weiß keiner. Ich glaube, es gab weil der Titel nicht mal deutsch ist, sondern auch englisch. Ja, ich glaube, es gab da irgendwie ein Problem mit einem ähnlichen Spiel, das in Deutschland rausgekommen ist, das irgendwie einen ähnlichen Titel hatte. Ich weiß, ich habe ja damals, nochmal ein kleiner Hinweis, auch sehr empfehlenswert in dem Zusammenhang, Stay Forever, den Podcast, den ich ja schon mal empfohlen habe. Die haben auch eine sehr schöne Thief-Episode gemacht. Da haben sie es, glaube ich, auch erzählt, warum das umbenannt wurde. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, das ist schon ein bisschen länger her. Es gab auf jeden Fall Gründe, quasi das umbenennen zu müssen. Und es hieß im Deutschen dann Dark Project. Also der dritte Teil hieß Thief 3. Auch in Deutschland, aber die ersten beiden hießen Dark Project bei uns. Nur nochmal so als Erklärung nebenher. Okay. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr skeptisch. Guckt euch das Ganze trotzdem an. Es ist halt ein neues Thief-Spiel. Grundlegend ist das irgendwie auch cool. Für alle von euch, die halt früher schon die alten Spiele gespielt haben, guckt es euch einfach an, bildet euch eure eigene Meinung und bitte schreibt mir auch. Ich möchte noch mehr Leute haben, die unzufrieden sind und sich Sorgen machen. aber auch gerne, wenn ihr es total cool findet. Insgesamt schon reines Schleichspiel, wenn es das wirklich werden sollte, wäre ja mal wieder ganz erfrischend. Ich weiß, du magst es nicht. Ich würde mich drauf freuen. Bleibt abzuwarten. Schauen wir einfach mal. Das wird wohl im Laufe des Jahres wahrscheinlich auch auf D3 hoffe ich mal, ja, vielleicht ein paar mehr Infos geben und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen. Genau, dann gibt es vielleicht auch erste Gameplay-Schnipsel und so weiter und dann kann man ein bisschen mehr sagen. Ja, es gab ja schon eine Gameplay-Demo, die ja, aber man hat's jetzt einige Leute gesehen haben. Ja, die hat nur war auf einer Pressekonferenz, ja. Aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Wii Mini. Richtig. Merle und ich haben ja schon, weiß nicht, vor ein paar Folgen ja schon darüber berichtet, dass Nintendo eine sehr abgespeckte Version seiner Wii in Kanada veröffentlicht hat. Exklusiv in Kanada, die Wii Mini. Und anscheinend war dieser Feldversuch in Kanada recht erfolgreich. Also Nintendo hat Zahlen veröffentlicht, wonach sie in Kanada bisher 35.000 Konsolen verkauft haben. Setzt man das in Relation mit dem kanadischen Markt, ist das, denke ich, eine beachtliche Zahl. Das ist durchaus, ja. Und das ist gut. Deswegen wird die Wii Mini jetzt auch in einer Woche, nämlich am 15. März, auch in Deutschland erscheinen. Die kann man mittlerweile schon bei Amazon vorbestellen für 110 Euro. Nur so als kleine Information. Also die Wii Mini ist eine reine Barebone-Version der Wii. Sie hat keine Online-Anbindung, keine Abwärtskompatibilität, was GameCube-Spiele angeht. Sie hat relativ wenig Anschlüsse. Ihr müsst nochmal, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Anschlüsse fehlen, aber ich glaube, ihr könnt sie nur noch über eine Anschlussmöglichkeit anschließen. Sie hat nur einen USB-Slot, sie hat keine SD-Karten-Slots. Also es ist wirklich so wie früher eine reine Konsole ohne alles Mögliche. Das heißt, diejenigen, die wirklich vielleicht auch vorhaben, WiiWare-Titel oder Virtual Console-Titel zu spielen, die sollten sich dann vielleicht nach einer richtigen Wii umschauen. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, ja, die Nintendo könnte sich damit gleichzeitig einen Gefallen tun, gleichzeitig auch nicht, weil, wie wir alle vielleicht wissen, verkauft sich die Wii U momentan noch sehr schleppend. Und ich glaube, die Wii Mini würde nur noch zu mehr Kundenkonfusion beitragen, weil ich das Gefühl habe, dass es Nintendo bisher noch nicht effektiv geschafft hat, an vor allem Casual Gamer zu kommunizieren, dass die Wii U eine völlig neue Konsole ist und nicht nur eine Wii mit neuem Controller. Ja. Und wenn jetzt noch die Wii Mini auf den Markt kommt, ist die, glaube ich, die Verwirrung perfekt, weil dann sagt ein Otto Normalverbraucher wirklich nicht mehr, welche Wii ist eigentlich jetzt was und was kann die eigentlich? Vor allem, weil halt die Wii Mini auch nach der Wii U erscheint. Richtig. Und es ist aber original eigentlich eine Vorgängerkonsole ist. Und ich glaube, das sorgt für Verwirrung. Plötzlich steht da die neue Wii Mini und alle sagen, wow, cool, die kaufe ich mir, um festzustellen, dass sie eine 3, 4, 5, 6 Jahre alte Konsole kaufen. Und die Wii U eben die eigentliche, ne, derzeitige Konsole ist. Ja, also ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also sie könnten dadurch vielleicht noch ein paar Wiis absetzen für den billigen Preis. Aber ob das jetzt der Wii U so viel helfen wird, das glaube ich irgendwie eher nicht. Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Also grundlegend erstmal, wir haben ja damals schon gesagt, es ist Kanada-exklusiv. Wir rechnen damit, dass es eben auch in Europa rauskommt. Damals hieß es offiziell von Nintendo noch, wir haben keinerlei Pläne, das zu machen. Jetzt ist sie da. Immerhin hat sich das bestätigt. Ja, sie hat sie in Kanada anscheinend gut genug verkauft. Ich glaube, das Problem ist wirklich ein bisschen, dass sie in Kanada auch noch vorm Wii U-Launch rauskam, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre. Bin mir nicht ganz sicher, aber so ungefähr im gleichen Zeitraum. Und außerdem vor Weihnachten war es natürlich auch noch so, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Dollar sie damals gekostet hat, $100 oder $90? Ich glaube $99, ja. Ich glaube, es war $100, genau, knapp drunter. Ich meine, du kaufst halt wirklich vielleicht deinen kleinen Enkels oder sowas. Vor allem war es, glaube ich, da gab es da auch Bundles in Kanada, eben fürs Weihnachtsgeschäft $99 plus irgendwie halt eine Wiimote und ein Spiel oder so. Was natürlich ein schönes Geschenk ist, klar, auf jeden Fall. Ist auch so eine Frage, wie das jetzt mitten im Jahr irgendwie bestehen kann. Gerade auch ein bisschen, ne, in den vielen News von der nächsten Konsolengeneration wird sich vielleicht manch einer noch extra mehr überlegen, ob er sich jetzt irgendwie eine Wii anschafft oder einfach die €100 spart und sie dann später eine PS4 oder Xbox 27 steckt. Ja, also ich bin auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich klappen kann und wie das richtig wirklich läuft. An sich ist die Idee, finde ich, immer noch gut. Fand ich damals schon gut, finde ich immer noch gut. Eine kleine abgespeckte Wii-Version. Bleibt halt abzuwarten, wie die sich wirklich macht auf dem Markt so. Das wird dann jetzt, denke ich mal, die nächste Zeit zeigen einfach. Gut, dann würde ich sagen, haben wir unsere News-Sektion für heute abgeschlossen. Genau. Und damit gehen wir, genau, in das Hauptthema. Und das Hauptthema diese Woche ist, wie ich schon gesagt habe, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr prototypisch eigentlich für unsere Industrie. Gerade auch eben in der Außenwirkung. Und zwar werden wir heute über Gewalt in Videospielen reden. Yay. Bisschen eingeschränkt. Wir werden jetzt keine Killerspieldebatte vom Zaun brechen. Zum einen, weil wir glauben, da wurde schon von professioneller und nicht professioneller Seite mehr als genug zugesagt. Zum anderen, weil unsere Meinung dazu klar sein sollte und auch die Argumente, die wir bringen sollen, würden klar dazu sein werden. Es geht eher bei uns darum, wie Videospiele eben Gewalt nutzen und unabhängig von ihrem Einfluss auf jetzt Kinder und Jugendliche und auch uns als Erwachsene, wie Videospiele Gewalt eben als Plot-Device nutzen, wie sie mit Gewalt umgehen, wie sie darstellen, wie sich das in den Laufe der Jahre auch verändert hat. Ein kleiner Aufhänger dafür ist das gerade herausgekommene Tomb Raider Reboot. Das werden die alle mitgekriegt haben. Tomb Raider ist in allen Medien gewesen, war auch einer dieser Hype-Titel des neuen Jahres 2013. Und ist insgesamt auch ziemlich gut bei weggekommen eigentlich. Also hat eigentlich, glaube ich, ganz gute Reviews gekriegt, hat sich ganz gut verkauft. Allerdings, was uns aufgefallen ist, und wir waren nicht die Einzigen, Joe hat das hier schon gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt auf dem PC. Joe hat es gerade durchgespielt auf den Konsolen. Und was uns gleich aufgefallen ist, ich habe mir ein bisschen zugeguckt, und was, wie gesagt, auch anderen Leuten wohl aufgefallen ist, ist, dass eben gerade in Tomb Raider es eine sehr... Ja, einen sehr merkwürdigen und teilweise unpassenden Umgang mit Gewalt innerhalb des Spiels gibt, wo eben manchmal die doch sehr exzessive Gewalt mit Finishing Moves und so dergleichen eben nicht zu dem eigentlichen Feeling des Spiels passt und vor allem auch nicht zu der charakterlichen Entwicklung von Lara Croft. Da gab es ein paar sehr schöne Artikel, die werden wir nochmal verlinken, ein kleines Editorial, wo jemand das eben nochmal auseinandergenommen hat, und wir haben uns das als Anlass genommen, einfach mal allgemein darüber zu reden, wie eben, ja, Videospiele Gewalt nutzen, wie eben Gewalt in Videospielen immer mehr zu einem zentralen Element vielleicht auch wird, wie da auch entsprechend sich die Industrie anpasst und was das auch für Auswirkungen hat und wie vor allem wir persönlich damit zufrieden oder unzufrieden sind, wie Gewalt dargestellt wird in Spielen, wie das genutzt wird. Ich würde sagen, grundlegend fangen wir erstmal einfach, würde ich sagen, vorne an. Einfach mal so die Entwicklung über gewalttätige Darstellungen in Videospielen und vor allem auch einfach so ein bisschen, wie sich das in den Jahren gewandelt hat, was USK-Prüfung und Indizierung vor allem auch angeht. So in den Anfangstagen des Videospiels quasi, wo das erste Mal Gewalt wirklich richtig relevant wurde. Ich denke, das ist so, ne, Castle Wolfenstein, ja. Doom, Duke Nukem, Quake, das waren die ersten Spiele, wo quasi das wirklich so, sagen wir mal, plakativ relevant wurde, die Gewalt. Ich meine, Castle Wolfenstein wurde nicht unbedingt nur wegen seiner Gewalt indiziert, sondern einfach, weil es halt um Nazis ging. Du meinst indiziert? Indiziert, ja. Nicht nur, also weil es halt auch um Nazis ging, aber trotzdem hat es halt eine für damalige Verhältnisse extreme Gewaltdarstellung. Und das war natürlich bei Doom nicht anders. Gerade bei Duke Nukem war es natürlich nochmal was ganz anderes. Alles so Spiele, die man heutzutage als völlig harmlos wahrscheinlich bezeichnen würde, waren damals natürlich große Aufreger, haben auch für viel Diskussion gesorgt. Und im Laufe der Jahre habe ich das Gefühl, hat sich das Ganze immer mehr abgeschwächt. Also es gab ja am Anfang noch so eine Zeit, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, als wir ein bisschen drüber geredet haben, das erste Half-Life war noch so, dass quasi die Soldaten ersetzt wurden durch Roboter. sodass man eben gegen Roboter gekämpft hat, die eben so Funken gesprüht haben anstatt Blut, oft genug, wo war ein typischer Grund quasi, um irgendwie noch eine etwas bessere USK-Einstufung zu kriegen oder eben die Indizierung zu vermeiden, quasi das Blut gelb zu machen, beziehungsweise grün oder sowas. Sowas sieht man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, heutzutage wird ganz selten mal ein Spiel überhaupt noch groß beschnitten in seiner Gewaltdarstellung. Da geht es dann meistens darum, ob man auf Zivilisten schießen darf oder nicht. Also da geht es dann meistens um solche Sachen, aber weniger darum, um die explizite Gewaltdarstellung. Richtig. Vor allem auch, weil es damals halt eben so war, damals gab es diese klassische Regel, wenn du auf Monster oder Aliens schießt, gar kein Problem, alles geht. Wenn du auf Menschen schießt, vorsichtig sein, weil das immer ein guter Grund sein kann, warum so ein Spiel dann auch mal nur noch unter der Ladentheke verkauft werden darf. Das ist heutzutage auch völlig normal. Ne? Also heutzutage irgendwie auf Menschen schießen 90% der Gegner in Spielen sind eigentlich menschlicher Natur oder zumindest humanoid, sodass das heutzutage quasi gar keine Rolle mehr irgendwie spielt. Und ich glaube, das merkt man, also ich meine, natürlich ist es eine ganz normale Evolution, ist ja auch logisch. Am Anfang sind sowas halt Aufreger und ist halt sowas ganz gruselig, wie es im Film auch der Fall war. Mittlerweile ist es ziemlich normal. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Entwicklung jetzt auch gar nicht, also dass es noch gar nicht so lange her ist, dass es noch, sag ich mal, relativ große Blockbuster-Titel gab, die indiziert wurden. Also viele erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, aber God of War 1 war zuerst nicht in Deutschland erhältlich. Ja. Also God of War 1 zum Beispiel wurde auch erst im Nachhinein von der USK dann ab 18 freigegeben. Das gleiche ist mit Gears of War 1 und 2, die bis heute nicht in Deutschland verkauft werden dürfen. Wird auch noch oft vergessen, weil Gears of War 3 komischerweise in Deutschland erschienen ist. aber Gears of War 1 und 2 kann man bis heute nicht in Deutschland kaufen. Also noch relativ aktuelle Beispiele, in denen große Blockbuster-Titel verboten wurden oder indiziert wurden. Aber da jetzt auch im Nachhinein jetzt alle God of War-Teile jetzt eigentlich ungeschnitten herauskommen sind, auch Gears of War 3, auch das neue Gears of War, sieht man auch, dass die USK in der Hinsicht natürlich auch sich weiterentwickelt. Ich meine, Doom wurde ja auch vor, weiß nicht, 1-2 Jahren oder so, endlich mal. Ja, das Original, ja. Zum ersten Mal durfte es öffentlich verkauft und beworben werden. Wurde vom Index genommen, ja. Also man merkt schon, die USK bei aller Kritik, die sie auch kriegt, die auch total berechtigt ist, versucht sich schon so ein bisschen den heutigen Gegebenheiten anzupassen. Auf jeden Fall müssen sie ja auch zwangsläufig. Und es ist ein Stück weit ja auch normal, dass sowas irgendwie dann im Laufe der Zeit einfach ein bisschen zum Alltag auch gehört. Wie gesagt, bei Filmen war es ja letztendlich nichts anderes. In jedem Medium ist das, glaube ich, letztendlich nichts anderes. Am Anfang schockt das halt und irgendwann nicht mehr. Ich glaube, was wirklich so ein Punkt ist, der Videospiele wieder besonders macht, wie das immer der Fall ist, ist zum einen, dass bei Videospielen wesentlich schneller einfach gegangen ist. Während wir in den 80er Jahren auch schon irgendwelche Splatter- und Actionfilme hatten, die irgendwie ziemlich brutal waren und auch in den 90ern vor allem, war das bei Videospielen damals noch bei weitem nicht normal. Ich meine, Half-Life ist jetzt noch nicht so alt, das erste Half-Life, und da wäre es gar nicht gegangen, eben auf Soldaten zu schießen. Ich glaube, es war trotzdem ab 18 freigegeben, was ja natürlich auch Sinn macht, dass es da quasi die Entwicklung wieder ein bisschen schneller ging und vor allem auch, dass ich gerade heutzutage das Gefühl habe, und das ist vielleicht wieder etwas, was irgendwie sich nicht unbedingt nur auf unsere Videospielindustrie beschränkt. Heutzutage ist dieses Gieren irgendwie von Spielern nach Gewalt irgendwie immer größer geworden. Und mittlerweile ist es irgendwie so, dass tatsächlich schon über gewisse Spiele gemeckert wird, wenn sie nicht gewalttätig genug sind. Gewalttätigkeit, und das müssen wir jetzt vielleicht wieder nochmal unterscheiden, bevor wir irgendwie weiter diskutieren. Wir unterscheiden hier ein bisschen zwischen Gewalt und Gore. Das ist eine von uns hausgemachte Unterscheidung, die man nicht irgendwie einfach übernehmen kann. Aber nur für die Erklärung, für uns ist quasi Darstellung von Gewalt etwas, das in dem Sinne realistische, nachvollziehbare Gewalt ist. Und Gore ist sowas wie zum Beispiel ein Gears of War. Wobei ich das schon wieder in einem Grenzbereich finde, aber darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch diskutieren. Oder zum Beispiel sowas wie ein Fallout. Wo ganz klar wird, dass die Gewalt völlig überzeichnet ist, absichtlich überzeichnet wird und eben einen gewissen satirischen Anteil an der Atmosphäre des Spiels hat. Und dass es deswegen quasi wieder so ein bisschen getrennt werden muss, dass eben quasi diese Art von Gewalt eh schon sehr extrem ist und eben halt auch überzeichnet, aber auch eben genau dadurch ihre Aufgabe erfüllt, die sie im Spiel hat. Und das ist ja letztendlich mit Filmen genauso. Die neuen Tarantino-Filme sind auch alle in dem Sinne sehr, sehr, sehr brutal. Kill aber Bill. Auch da hat man nie das Gefühl, Kill Bill als erstes und dann auch in Glorious Bastards und auch Django. Aber da hat man in erster Hinsicht nicht unbedingt das Gefühl, oh Gott, ich fühle mich jetzt betroffen von dieser Gewalt, sondern die Gewalt ist offensichtlich und absichtlich übertrieben, sodass man eben merkt, dass es da keinen realistischen Hintergrund, Zusammenhang gibt. Aber trotzdem ist das irgendwie, habe ich das Gefühl, immer präsenter und die Leute wollen immer mehr haben. Und Gewalt ist, glaube ich, so ein bisschen, erfüllt so diesen Voyeurismus-Faktor, den wir irgendwie in allem brauchen, was wir konsumieren. Und da Sex irgendwie aufgrund der Amis nicht so richtig vertreten werden kann irgendwie in Spielen, glaube ich, wird das oft gerade eben in Nordamerika dadurch kompensiert, dass die Spiele gewalttätiger werden. Ja, also da hatten wir es ja vorhin drüber, weil, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, wird in Amerika ja sehr viel strikter kontrolliert, ob Spiele irgendwelche sexuellen Inhalte aufweisen. Also da gibt's ja auch zum Beispiel die Leute, die Witcher 1 gespielt haben, die wissen auch, dass man sich diese ja etwas freizügigen Karten sammeln kann. Die sind in Amerika zum Beispiel zensiert, also man darf keine blanken Brüste und so weiter in Spielen zeigen, auch wenn sie ab 18 sind. Aber mit Gewalt haben die Amerikaner natürlich sehr viel weniger Probleme. Also wenn da geballert wird und Blut fließt und alles Mögliche, da sind sie nicht zimperlich. Aber wenn es dann mal eine blanke Brust zu sehen gibt, dann heulen natürlich alle Zensoren in Amerika sofort auf. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, klar ist auch dieser verstärkte Gier nach Gewalt oder nach Gewaltdarstellung kommt natürlich auch daraus, dass natürlich mittlerweile die Technik so weit ist, dass du auch wirklich Gewalt explizit darstellen kannst oder wirklich detailliert darstellen kannst. Ich meine, früher, ich erinnere mich noch an Wolfenstein 3D, ich meine, gut, wenn du halt jemanden zerballerst, dann liegt da halt ein Pixelhaufen da. Und du konntest dann auch mit ein bisschen Fantasie erkennen, um was es sich dabei handeln soll. Aber was halt heutzutage möglich ist, was Gewaltdarstellung angeht, ist natürlich eine völlig andere. Also wenn ich mir wie vorhin erwähnt, die Finisher Moves von Tomb Raider anschaue oder eben auch natürlich die Finisher Moves aus God of War, wo man dann auch noch, wie war das in God of War 3, physikalisch richtig berechnen kann, wie die Gedärme aus dem Bauch eines Zentauren fallen. Also sowas wäre halt früher nicht möglich gewesen. Und natürlich, wenn man dann zu lange dieser Gewalt ausgesetzt ist, dann stumpft man stumpft nicht ab, aber man will einfach immer noch mehr sehen. Irgendwann ist es halt langweilig. Irgendwann ist es halt schwieriger, diesen Voyeurismus zu befriedigen. Also abgestumpft ist das falsche Wort. Abgestumpft ist wieder was völlig anderes. Aber ja, irgendwann will man halt einfach immer mehr sehen. Also irgendwann hat man alles gesehen. Und dann braucht es halt irgendwie realistisch berechnete Gedärme, die aus einem Zentauren rausquellen, um dich quasi noch irgendwie einen Aha-Moment zu haben irgendwie. Und das ist halt auch, glaube ich, so das, was irgendwie mich daran am meisten stört. Wie gesagt, unabhängig von diesem ganzen Killerspiel und inwiefern unsere Jugend damit abstumpft, ich glaube, da ist es sowieso schwierig, irgendwie das auf ein Medium zu beschränken. Diese Interaktivität bin ich auch immer noch der Meinung, klassisch, wie das viele Psychologen schon gesagt haben, entweder man reagiert da ganz normal drauf und weiß das zu unterscheiden von der Realität oder eben nicht, aber dann hat man grundlegend ein Problem und auch andere Medien würden da entsprechende Reaktionen auslösen. Ganz davon abgesehen ist es auch eine Sache, die mich persönlich stört. Und ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach schon länger spiele und eben aufgewachsen bin mit Spielen, die nicht so brutal sind. Ob das was ganz Persönliches ist. Ich glaube, ich würde zum Beispiel auch schon sagen, und damit komme ich jetzt auf Gears of War zurück, Gears of War würde mich, glaube ich, die Gewaltdarstellung in dem Spiel würde mich stören. Beziehungsweise stört mich jetzt schon. Ich habe es nicht mal gespielt und ich habe es schon in Videos gesehen. Und trotzdem, wenn ich irgendwie so eins von diesen, ich weiß nicht, Locusts heißen die, glaube ich. Ja, Locusts. Die Aliens, wenn ich davon einen mit so einer Kettensäge vorne an meinem Maschinengewehr zersäge, ich weiß auch nicht, irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Also zum Beispiel sowas wie bei Fallout, wo ich wirklich offensichtlich sehe, dass das satirisch überzeichnet ist, ist es für mich ertragbarer, als ist das zum Beispiel bei Gears of War, wo ich nie das Gefühl habe, das soll jetzt Satire sein, sondern es ist halt ein Mittel zum Zweck und Gewalt ist Teil des Spielprinzips. Was ich ein Stück weit immer noch eher verstehen kann, als wenn man jetzt Gewalt gar nicht erklären kann in Spielen, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es befriedigt dann eben eine Art von Voyeurismus, der mir völlig fremd ist. Also mir fehlt das irgendwie, dass ich mich an so einer Gewalt irgendwie ergötzen kann. Das ist auch so eine Sache, die mir dann irgendwie so ein bisschen aufstößt halt so, wenn es eben an diese Spiele geht und auch wie populär die sind. Dass ich da nichts mit anfangen kann, eben einfach aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, das ist zu übertrieben, ohne dass ich dafür eine Rechtfertigung habe. Ohne dass ich das Gefühl habe, es ist Satire, es ist Teil der Story, es soll mir irgendwas mitteilen, es ist einfach nur Gewalt zum Selbstzweck. Und auch wenn es da bessere Beispiele gibt, wo das quasi unangebrachter ist irgendwie, auch wenn es in dem Spiel von mir vielleicht sogar noch angebracht ist und das akzeptiere ich auch und ich will auch gar nicht dagegen wettern, dass man diese Spiele verbieten soll. Ich persönlich nur kann damit nichts anfangen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Bei Gears of War ist natürlich so, ich meine, das Setting, also es ist in dem Sinne, die Gewalt in dem Sinne ist glaubhaft, dass es halt ums nackte Überleben der Menschheit geht und ich meine, sie haben halt diese Waffen. Du hast ja auch schon bereits gesagt, es gibt Spiele, wo es sehr viel unpassender ist, wo wir auch wieder auf Tomb Raider zu sprechen kommen könnten. Also ich meine, in Gears of War spielst du halt, ja, ich meine, du spielst halt Soldaten. Du spielst halt riesige, breitschultrige Soldaten, mit denen sich niemand von uns identifizieren kann, denen du das aber irgendwie abnehmen könntest, dass sie sich so verhalten. Also dass sie wirklich einfach die Kettensäge anmachen und einen Locust zerreißen oder zerteilen mit der Kettensäge, das nimmst du denen zumindest ab. Also du hast nicht das Gefühl, dass es ein Bruch mit dem kompletten Spiel ist. Also das Setting und so gibt es schon genug her, dass man sagen kann, okay, das wirkt auf jeden Fall authentisch, wie das so ist. Bei Tomb Raider ist es natürlich wiederum anders. Wenn Square Enix oder Crystal Dynamics haben ja damit geworben, dass es zum einen die Entwicklung oder Evolution von Lara Croft als eine, sag ich mal, wie soll ich sagen, unbefleckte Mauerblüte zu einem Kick-Ass Grabräuberin wird. Wie soll ich sagen? Also sie reagiert relativ geschockt, nachdem sie ihren ersten Menschen umbringt, aber danach killt sie ungefähr eine halbe Armee auf der Insel mit also nicht nur rein zur Selbstverteidigung, indem sie einfach erschießt, sondern halt teilweise wirklich mit sehr brutalen Methoden. Also wir haben die Finisher Moves schon erwähnt. Da gibt's einen Finisher Move, wenn du mit dem MG, also ein Finisher Move kannst du mit dem Tomb Raider dann einsetzen, wenn du den Gegner entweder mit deiner Axt oder mit einem Pfeil geschockt hast oder kurz verwirrst, und dann hast du die Möglichkeit Y zu drücken auf der Xbox, und dann setzt sie zum Finisher Move an. Und bei einem MG ist halt so, sie schießt ihr halbes Magazin einfach von unten bis oben in den Körper rein, was halt unmöglich unnötig ist. Ja. Also da habe ich auch erstmal hingeguckt und gedacht so, weiß nicht, also das Lara Croft, nee. Es wirkt halt völlig unpassend, und das ist halt auch so eine Sache, die irgendwie natürlich in dem Zusammenhang extrem auffällt, irgendwie, die auch bei anderen Spielen vielleicht ist, aber in dem Spiel wirkt sie halt deplatzierter als in zum Beispiel Gears of War, logischerweise. Es ist eben keine Killerin so, und gerade in dem Spiel soll sie es noch nicht sein. In dem Spiel sollst du erleben, wie sich quasi so eine taffe Frau entwickelt. Es soll sich ja nicht mehr ein Killer entwickeln, es soll sich ja nur eine taffe Frau entwickeln, mehr nicht. Es ist ja nicht so, dass Brutalität völlig verschwinden sollte aus Tomb Raider. Das ist auf gar keinen Fall. Ich meine, sie sprechen ja den Survival-Aspekt an, und da gehört es natürlich auch dazu, sich selbst zu verteidigen. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Das Problem ist einfach nur, wie sie das dargestellt haben. Also Lara wird nicht so dargestellt, als würde sie wirklich nur rein aus Selbstverteidigung oder aus Selbstverteidigung eben so handeln, sondern sie handelt einfach so, weil sie halt diese Moves hat. Aber Gegner im Weg sind halt Gegner im Weg, die müssen halt umgeballert werden. Und ein Stück weit ist das ja auch quasi verständlich, ne? Gerade im Kontext so ein Spiel ist halt viel Mechanik, und diese Mechanik muss halt irgendwie dann auch, ne, einsetzbar sein. Das heißt also, du musst in einem Spiel auch mehr machen, als einfach nur, ne, in der Gegend rumrennen und von mir aus Pflanzen sammeln. Aber trotzdem ist es halt eben so halbgar gemacht, dass es halt, wie gesagt, man sieht die Reaktion von ihr, man will sie sehr menschlich machen und darstellen, indem man zeigt, wie sie das erste Tier umbringt und damit ein großes Problem hat. Wie sie den ersten Menschen umbringt, noch ein größeres Problem hat. Nur um dann letztendlich das wieder komplett nichtig zu machen, indem sie nicht nur sich durch Gegnerhorden ballert, was, glaube ich, fast niemanden gestört hätte letztendlich, sondern indem sie halt die Leute richtig brutal hinrichtet. Und das ist halt völlig unnötig. Also das setzt ja auch ein Stück weit eine Distanz zu dem Ganzen, was man da tut, voraus, ja, dass man eben da hingeht und eben ihn wirklich hinrichtet, wenn er am Boden ist. Anstatt Hinrichtung trifft es ganz gut, ja. Ja, das ist halt das Problem. Also Hinrichtung trifft es wirklich ganz gut, weil es eben eine Hinrichtung ist. Sie könnte auch hingehen, den Typen den Gewehrkolben über den Kopf ziehen, dann wäre der bewusstlos. Es würde ja spieltechnisch keinerlei Unterschied machen. Und ich glaube, niemand hätte jetzt gesagt, oh, das ist aber völlig unpassend, wenn Lara Croft den nicht umbringt. Ich hätte sogar im Gegenteil gefunden, das wäre sehr passend, dass sie ihn nicht tötet. Diese ganzen Leute, die da sind, das sind ja alles Schiffbrüchige, und auch wenn die einem verrückten Kult angehören, kann man immer noch irgendwie argumentieren, diese Leute, das sind bestimmt auch böse und schlechte Leute dabei, aber einige sind auch einfach nur auf dieser Insel gelandet und wussten nichts anderes zu tun, sind dem Kult beigetreten. Das sind ja nicht per se einfach das ultimative Böse, diese Leute. Die haben ja durchaus Charakter. Das werden ja durchaus als Menschen dargestellt. Das soll ja auch so sein. Und gerade dadurch wirkt es noch viel grausamer, wenn sie diese Menschen einfach hinrichtet, obwohl sie sie bringt einen Elch um und entschuldigt sich tausendmal und ist richtig merkbar und spürbar emotional erschüttert durch diese Sache. Nur um dann halt einfach Menschen hinzurichten, die ja auch in dem Sinne, ne, die man ja auch verschonen konnte, die ja auch ein Stück weit Opfer der Situation geworden sind und nicht einfach nur per se schlechte Menschen sind. Ist auch noch so ein Problem, dass man jetzt irgendwie nicht das ultimative Böse, dass irgendwelche Leute sind, die halt, ne, denen man irgendwie das Gehirn gewaschen hat und die jetzt irgendwie deswegen nicht mehr selbst denken können oder die auf Drogen sind oder irgendwie erklären, dass diese Leute eben, dass man mit denen nicht reden kann und dass man irgendwie quasi, ne, dass man die einfach nur noch umbringen kann in dem Sinne. Das probiert das Spiel ja nicht mehr quasi auf diese Art und Weise sich zu rechtfertigen, sondern es setzt dir Leute vor, die man auch einfach nur bewusstlos hätte schlagen können oder an denen man auch hätte vorbeischleichen können, gibt dir aber nicht die Möglichkeit dazu. Also es wird einfach nie recht gerechtfertigt, warum in dieser Situation Gewalt eingesetzt werden musste. Also genau, richtig. Und das ist halt ein kleines Problem, das man irgendwie bei dem Spiel hat und was eben dann auch mit der Atmosphäre bricht. So. Genau, und das ist auch zum Beispiel ein Unterschied zu Gears of War, da hast du halt das Gefühl, ich meine, das sind halt Locusts, die unsere Sprache nicht sprechen, die unsere Welt erobern wollen, die alle Menschheit vernichten wollen. Da ist es vielleicht noch irgendwie gerecht oder nachvollziehbar, wenn ein Soldat einfach mal so einen Locust einfach mal hinrichtet. Die werden ja auch absichtlich enthumanisiert. Die werden ja auch absichtlich als verrückte, böse, sabbernde, gehirnlose, ne, Monster dargestellt. Und dann macht es in dem Zusammenhang wieder Sinn. Bei Tomb Raider macht es eben nicht. Wobei ich jetzt auch nochmal kurz auf das Gears of War zurückkommen wollte. Und das ist auch so eine Sache. Bei Tomb Raider wirkt es deplatziert, weil es eben nicht gerechtfertigt und nicht erklärt wird. Bei Gears of War wirkt für mich deplatziert, dass es zum Beispiel eine Kettensäge ist. Ja. Das ist auch wieder ein reines Voyeurismus-Instrument, weil diese Kettensäge nicht in der Situation erklärbar ist als das sinnvollste und effektivste Instrument, um jetzt jemanden umzubringen, sondern es ist einfach nur das Brutalste. Entsprechend ist es halt, ja, eigentlich völliger Unsinn. Und auch da ist es wieder so, da wird die Gewalt plötzlich wieder zum Selbstzweck. Und das ist, wie gesagt, irgendwas, was mich einfach stört. Also, das ist einfach irgendwie, es ist, wie gesagt, es wirkt nicht unbedingt deplatziert. Und ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, ich kann auch diesen Voyeurismus bei Splatterfilmen verstehen. Ich persönlich kann ihn nicht nachvollziehen, weil es mir nicht so geht. Aber ich bin niemand irgendwie, der dann sagt, ihr seid, ne, ihr macht das falsch, das ist schrecklich und grausam. Also oder kein moralischer Zeigefinger hier. Nee, überhaupt nicht. Es geht nur um Geschmack gerade. Aber mein Geschmack ist eben der, dass ich irgendwie das Gefühl habe, für mich muss sowas eben gerechtfertigt und nachvollziehbar sein. Und in dem Sinne ist es eben zum Beispiel auch in einem Spiel wie Fallout 3, was ja letztendlich nichts anderes macht. Ich meine, bei Fallout 3 gibt es einen Perk, dass halt jederzeit, wenn du jemanden tötest, der einfach explodieren kann und dann regnet es halt matschige Reste, Überreste von dem Körper. Aber bei Fallout 3 ist eben die Sache, dass ich da eine Rechtfertigung habe, eine ganz offensichtliche. Da ist es eben nicht Selbstzweck, sondern es soll dir eben zeigen, wie übertrieben es ist. Und es soll dir auch zeigen, wie unsinnig es ist, dass es eben zufällig passiert. Du kannst jemanden dreimal in den Fuß schießen und dann explodiert sein Körper. Es ist völlig offensichtlich, dass das keinen, ne, logischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Events gibt. Es ist nur einfach, ja, genau das, was quasi das Spiel dir da gibt und auch schon da drin. In der Beschreibung des Perks steht auch, dein Gegner kann einfach, ne, zufällig explodieren. Ach ja, und übrigens macht es auch noch ein bisschen mehr Waffenschaden. Obwohl der Waffenschaden eigentlich das eigentliche Argument ist, diesen Perk zu nehmen. Aber das wird so nebensächlich erwähnt, weil es eben dem Spiel nicht darum geht. Mhm. Aber all diese Punkte deuten halt eindeutig darauf hin, dass es eben mit dieser Gewalt nicht einfach nur, einfach nur einen reinen Voyeurismus befriedigen will. Und selbst wenn es das will, dass es sich dennoch dessen Ganzen, das Ganze bewusst ist und dich auch darauf hinweist indirekt. Und das ist halt eine Sache zum Beispiel, die ich bei Gears of War, die ich vielleicht auch bei God of War vermisse. God of War kann ich ganz schlecht einschätzen, das habe ich auch noch nie gespielt. Ja, God of War, das gehört auch noch natürlich die Hintergrundgeschichte des Charakters. Also ich meine, Kratos ist nie, also wird ja als Anti-Held dargestellt, der, sag ich mal, was Moral angeht, vielleicht nicht den Moralansprüchen unserer Gesellschaft ungefähr genügt. Also ja, wenn der jemanden hasst, und also es geht ja um Kratos Rache, dann will er die auch wirklich, ja, martialisch alle kaputt machen. Also das ist in dem Sinne natürlich auch passend zu seinem Charakter, dass er das tut. Ob jetzt die Gewaltdarstellung an sich jetzt zu brutal ist oder nicht, ja, das muss, glaube ich, wieder jeder für sich entscheiden. Also ich fand's eine Szene fand ich dann doch ein bisschen übertrieben, und zwar, das ist in God of War 3, wenn man Helios den Kopf abreißt. Wobei das jetzt, sie haben es immerhin damit verbunden, dass du den Kopf brauchst, um bestimmte Areale zu erreichen. Es ist also nicht nur so, dass sie ihn einfach abreißt, damit er den abreißt, sondern es hat einen Gameplay-mechanischen Sinn, aber trotzdem ist natürlich der Akt an sich, dass du ihm den Kopf abreißt, wirklich extrem, ja, übertrieben. Brutal. Also, ja. Ich meine, du musst halt den Kopf selbst abreißen, also mit Quicktime-Events und so weiter, und das ist schon nicht, also Leute mit ein bisschen, die ein bisschen weniger Resistenz gegenüber solchen Szenen haben, die kriegen da schon so, ja, komisches Gefühl in der Magengegend. Die hätten wahrscheinlich das Spiel eh nicht gespielt. Wahrscheinlich also, nicht richtig. Das ist dann natürlich noch was anderes, aber ja. Ja, also ich glaube letztendlich, was für mich halt wichtig ist, ist, Gewalt in Videospiel muss, was heißt authentisch, es muss irgendwie so im Spiel drin sein, dass ich nicht das Gefühl habe, es ist schwer zu... Es muss passen. Es muss in die Spielwelt passen, es muss in die Art, wie die Entwickler versuchen, die Story zu erzählen, passen, oder wie sie die Charaktere charakterisieren, da muss es auch passen. Es soll einfach in dem Rahmen drin sein, dass ich das Gefühl habe, jetzt kommen wir wieder mit dem Begriff Immersion, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich befinde mich wirklich in dieser Welt. Diese Welt wirkt authentisch, sie wirkt echt, so könnte die Realwelt aussehen. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Unterschied, den man vielleicht sehen kann, wenn dann in drei Monaten Last of Us rauskommt. Weil Last of Us sieht auch schon ziemlich brutal aus, ähnlich wie bei Tomb Raider. Allerdings habe ich das Gefühl, dass bei Last of Us sehr viel besser gerechtfertigt wird, warum das so der Fall ist. Also es ist halt, sag ich mal, apokalyptisch Endzeitwelt, jeder gegen jeden, jeder kämpft ums eigene Überleben. Nicht so viel Munition, du hast nicht so viel Möglichkeiten. Da wird dann halt auch mal vielleicht martialisch irgendwie mit Stein oder was ich was dann vielleicht umgebracht. Bleibt abzuwarten, ja. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber ich bin einfach mal gespannt, wie dieses Spiel mit der Gewalt da schenkt, die ohne Zweifel drin enthalten ist, wie das damit umgeht. Aber letztendlich, Gewalt für mich ist in Ordnung, wenn es der Spielatmosphäre irgendwie positiv Nutz bringt. Weil es gibt auch natürlich das Gegenteil, wenn du das Gefühl hast, dass fehlende Gewalt irgendwie dazu führt, dass etwas, was eigentlich gewalttätig sein sollte, verharmlost wird. Ja gut, aber das ist auch so, ja, das haben wir schon vorhin mal kurz überlegt, ne? Hast du da jetzt ein Beispiel zu? Ist es irgendwie schwierig? Also mir fällt da spontan nichts ein. Ich glaube, ich hatte auch schon mal so Situationen, in denen das so war, aber. Ich habe halt früher gerne Dynasty Warriors gespielt. Und ich meine, gut, Dynasty Warriors natürlich ja, in dem Sinne natürlich auch natürlich ein bisschen übertrieben dargestellte Schlachtdarstellung, aber letztendlich geht es immer noch darum, eine historische Schlacht nachzuspielen. Und wenn ich dann halt mich durch eine Armee von hunderten von Soldaten durchkämpfe und sie werden mir als Chaos angezeigt, obwohl ich sie, wenn ich wirklich ein Schlachtenspiel ist, wirklich umbringe und auch keine, nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass sie über Leichen liegen bleiben, aber nicht mal, dass sie einfach verschwinden, sobald sie tot sind, hast halt irgendwie das Gefühl, das reißt sich irgendwie so aus dem Erlebnis raus. Ja. Ja, du hast das Gefühl, du spielst jetzt wirklich einfach nur ein Videospiel, aber da kommt kein Immersion auf, einfach. Ja, das ist, glaube ich, auch die Sache, da kommt es nämlich auch auf Gewaltdarstellung an. Also ich glaube, was ich noch anfügen würde, also grundlegend stimme ich dir auf jeden Fall zu, was ich, glaube ich, noch anfügen würde, ist, dass ich gerne hätte, dass Gewalt eben immer einen, Gewalt muss dir nichts beibringen. Ich bin niemand, der sagt, ich muss immer irgendwie einen Moment haben, wo ich das Gefühl habe, aha, jetzt habe ich irgendwas darüber gelernt, ne, dass Gewalt ist schlecht, gut, sonst irgendwas. Aber ich finde schon, dass Gewalt dir irgendwas emotional vermitteln muss. Also dafür, dass es eben so eine brutale Sache an sich ist, finde ich, kann man auch durchaus zwischendurch mal entweder, also ich bin auch niemand, der sagt, das muss eine negative Reaktion sein. Wie zum Beispiel bei Fallout kann ich von mir auch gerne mal drüber schmunzeln. Aber in dem Moment wird mir halt ein bisschen was bewusst dabei. Ich bin zwar auch jemand, der immer sehr für Immersion ist und ich bin auch der Meinung, dass sowas gut in Immersion reinpassen kann, aber trotzdem möchte ich vielleicht ein, zwei Mal so einen Moment haben, wo ich denke, das ist jetzt brutal, aber ich habe auch ein Bewusstsein dafür, dass es brutal ist. Und nicht nur, es ist brutal, aber ich merke es eigentlich gar nicht. Und ich finde, das ist zum Teil natürlich was sehr Persönliches, aber zum anderen glaube ich auch, dass es ein bisschen irgendwie Obligation der Entwickler sein sollte, sich dessen bewusst zu sein, was sie da machen und eben auch sich der Gewalt bewusst zu sein, auch sich dessen bewusst zu sein, dass sie damit nicht unbedingt jetzt einen Auftrag haben, aber trotzdem ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Und das ist eben auch eine Sache, die mich derzeit irgendwie stört und wo ich das Gefühl habe, dass das vielleicht auch so ein Zeichen ist, dass das eben nicht so richtig funktioniert, ist eben, dass gerade in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, wahrscheinlich schon länger, aber in letzter Zeit ist mir öfter aufgefallen, immer mehr auch, dadurch, dass wir mittlerweile an einem, wir haben das Gefühl, wir sind an so einem Hochpunkt von Gewalt angelangt. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon genannt, sowas wie Gears of War, sowas wie God of War, sowas wie von mir aus Fallout. Also wir haben jetzt schon in dem Sinne so übertrieben, überzogene Gewalterstellung gehabt, dass man das letztendlich fast nicht mehr toppen kann. Wenn man halt irgendwie physikalisch korrekt berechnet, wie irgendwie die Gedärme eines Zentauren aus dem Körper fallen und wie man jemanden den Kopf abreißt im Quicktime-Event, dann kann man nicht mehr viel mehr machen. Und das ist auch ein Stück weit in Ordnung. Wir haben uns jetzt ausgetobt, jetzt kann es wieder normaler werden. Und ein Stück weit habe ich das Gefühl, das ist derzeit auch so. Es gibt genug Spiele, die ich gerade aktuell gespielt habe oder auch aktuell noch spiele oder vor kurzem gespielt habe, in denen die Gewaltdarstellungen relativ harmlos sind, in denen einfach so ein bisschen Blut vielleicht spritzt, aber mehr auch nicht, in denen niemand irgendwie Körperteile abgerissen werden, in denen niemand irgendwie auf besonders widerliche Art und Weise stirbt. Ich glaube, es ist ein bisschen so, aber trotzdem, was mir auffällt, ist, dass es jetzt immer mehr, auch gerade dadurch bedingt, Leute gibt, die nach mehr Gewalt schreien. Also es ist mir in letzter Zeit oft aufgefallen, dass ich mich durch Foren wühle, zu spielen, die ich spiele, irgendwo im Internet allgemein lese, ja, ist ganz cool, aber mir fehlt, dass man nicht mehr das und das machen kann. Das nicht mehr irgendwie, ne? Mir gefehlt da die Gewalt. Mir ist es alles zu unrealistisch. Wobei ich nie das Gefühl hatte, dass es zu unrealistisch ist. In Borderlands 2 war es aktuell so, dass ich in einem Forum gelesen habe, als sie das erste Mal Borderlands 2 gespielt haben, ich glaube, das wurde im Nachhinein sogar noch geändert, wo sie gesagt haben, die Köpfe können nicht mehr explodieren, das finde ich kacke. Das ist nicht mehr Borderlands. Und ganz ehrlich, ich habe es nie fehl am Platz gefunden, wenn in Borderlands irgendwie ein Kopf explodiert ist. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil, im deutschen Teil überhaupt der Fall im war. Im deutschen Teil glaube ich nicht, aber in der internationalen Version geht das, glaube ich. Also ich habe schon explodierende Köpfe in Borderlands 1 gesehen, ja. Richtig, und ich glaube ich damals auch. Ist ja auch egal letztendlich, wie es ist auf jeden Fall, ne? Das ist jetzt quasi passiert. Ich fand es auch nicht fehl am Platz, aber es wäre mir nie im Leben bewusst aufgefallen, dass ich es irgendwie hätte vermissen können. Also ich fand es halt verrückt, dass es Leute gibt, die tatsächlich sich hinsetzen und sagen, mir gefällt das Spiel weniger, weil keine Köpfe explodieren. Also das ist doch völlig unirrelevant für Story, Gameplay und alles, was das Spiel ausmacht. Auch überhaupt nicht relevant für die Atmosphäre, finde ich. Das ist irgendwie eine Sache, die mir in letzter Zeit einfach, ja, keine Ahnung, immer öfter auffällt, dass es halt doch tatsächlich Leute gibt, die sich mittlerweile beschweren, weil ihnen die Gewalt fehlt. Das sind hauptsächlich Leute aus dem englischsprachigen Raum und es sind auch bestimmt oft genug Amerikaner. Ich will da jetzt niemandem was vorwerfen. Ich will es auch nicht sagen, die ganzen Amerikaner sind völlig gewaltgeil. Obwohl man das wahrscheinlich könnte. Ich werde es trotzdem nicht tun. Ich bin nur der Meinung irgendwie, dass das so ein bisschen anzeigt, dass es echt schon so, ja, dass wir es vielleicht auch irgendwann übertrieben haben, dass es vielleicht irgendwie damit ein bisschen bewussteren Umgang gehen muss. Und wie gesagt, ich will keinen moralischen Zeigefinger erheben, dass ich gewisse Dinge nicht mag, ist persönlich, das weiß ich und es ist mir auch relativ egal, ob das andere Leute so sehen wie ich oder nicht. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwie krass, wie gesagt, wenn sich halt irgendjemand jemand hinstellt und sagt, tut mir leid, mir ist das nicht gewalttätig genug, da habe ich keinen Bock drauf, das Spiel. Zeigt den Amis doch verdammt nochmal Titten endlich, dann haben wir dieses dann mit der Gewalt nicht mehr drin. Es tut mir echt leid, ich finde wirklich harmlos und gut dargestellte Sexualität um 1000 Längen besser als irgendwie übertriebene Gewalt, um damit zu kompensieren. Und ich habe das Gefühl, oft genug ist es Kompensierung dafür, dass man eben gewisse Dinge nicht kann. Ich meine, letztendlich das, was jetzt, sage ich mal, in Sachen Sexualität in Amerika zensiert wird, das ist ja, wir reden ja nicht hier von einem halben Porno oder so. Also natürlich wir reden nicht hier von blanken Brüsten oder sowas. Etwas, was, keine Ahnung, mittlerweile in jedem Fernsehspot fast zu sehen ist. Ja, ja, also ich weiß auch nicht, aber ich glaube, aktuell kommt jetzt auch die Debatte natürlich wieder vermehrt auf wegen Tomb Raider, weil natürlich auch vielleicht Square Enix da, also sie wollten ja auch bei der Promotion dann so sehr darauf abheben, es ist dieser Survival-Aspekt, dieser Realismus-Effekt, dieser Dark-Gritty-Aspekt ist extrem stark herausgehoben und sie waren ja fast regelrecht stolz darauf, dass sie USK 18 gekriegt haben. Also in der Pressemitteilung kam das irgendwie so rüber, so nach Motto, ich weiß auch nicht, also ich hatte immer das Gefühl, dass sie ein bisschen sich, dass sie das wollten, dass es USK 18 ist. Also dass das wirklich die Intention war, es wirklich so brutal zu machen, dass es USK 18 wird, damit sie wirklich das als Erwachsenentitel und so weiter anpreisen können. Klar, war bestimmt auch Marketingstrategie. Ganz bestimmt sogar, ja. Fand ich dann auch wieder ein bisschen so, na, weiß auch nicht. Aber zumindest in Europa, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, also gab es jetzt auch schon genug jetzt kritische Stimmen auch wegen der Gewaltdarstellung in Tomb Raider. Ich glaube, das ist jetzt so das eines der größten Spiele momentan, wo man das Gefühl hat, da wirklich, wo die Relation zwischen Gewaltdarstellung und dem, was eigentlich erzählt werden oder rübergebracht werden soll, eigentlich am größten war. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja auch vorhin schon nochmal für euch quasi, also wie gesagt, den Artikel, über den wir da ein bisschen, also drüber gestolpert sind, nicht unbedingt, uns ist selber schon aufgefallen, aber es war halt eine amerikanische Spieleseite, wo eben jemand diesen Artikel verfasst hat und das war passend zu dem Review, das diese Spieleseite eben auch selbst gemacht hat. In dem Review haben sie das nämlich eben auch schon erwähnt und gesagt, ja, wir finden die Gewaltdarstellung bricht so ein bisschen mit der Atmosphäre und der Story und es fällt einem tatsächlich so negativ auf, dass wir es erwähnen müssen und haben sogar einen großen Teil des Videos dafür verwendet, um das zu erklären. Was ich wirklich sehr sympathisch fand, also selbst in Amerika ist es anscheinend aufgefallen, dass das irgendwann nicht mehr rechtfertigbar ist. Also dass es in dem Fall quasi keine Begründung dafür gab, das so darzustellen, dass es sogar kontraproduktiv für die Atmosphäre des Spiels war. Ja, ich glaube, bei einem ähnlichen Spiel, oder was heißt beim ähnlichen Spiel, bei einem anderen Spiel, wo es, sage ich mal, nicht mit der Atmosphäre gebrochen hätte, glaube ich nicht, dass die dann bei Game Trailers irgendwelche Probleme mit der Gewalt gehabt hätten. Bestimmt nicht. Also es war in dem Fall wirklich so, dass es halt einfach, dass man spürbar gemerkt hat, dass es da einen Bruch gibt zwischen dem, was man rüberbringen will über den Charakter und was letztendlich gameplay-technisch passiert. Das ist aber auch so ein Ding davon. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie Finisher eingebaut haben, weil Finisher heutzutage ein Stück weit normal sind und nicht zum guten Ton unbedingt gehören, aber viele Spiele machen Finisher, also machen wir auch Finisher. Also es war natürlich eine uninspirierte und unüberlegte Entscheidung, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie das wirklich gebraucht hätten, weil ich meine, viele Spieler sagen ja, das neue Tomb Raider ist sehr nah angelegt an Uncharted und das stimmt in einer gewissen Hinsicht auch. Aber auch Uncharted, wenn ich mich jetzt wirklich komplett richtig erinnere, hat keine Finishing Moves. Also nee, hat's überhaupt nicht, ja. Ja, aber das ist halt, also das wollte ich damit ja auch sagen. Ja. Also ich wollte jetzt auch gar nicht sagen quasi, ne, dass das quasi, keine Ahnung. Also ich bin halt immer, das ist nicht mal eine zwangsläufige Entwicklung, dass sie das reinbauen mussten. Nein, überhaupt nicht, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, es ist eben quasi, wie gesagt, es war glaube ich eine unüberlegte und uninspirierte Entscheidung, das zu tun, weil sie es irgendwie gesagt haben, ne. Ich glaube, sie haben in dem Sinne vergessen, in dem Moment Geschichte und Charakterentwicklung mit dem Gameplay zusammenzubringen. Das Gameplay-Department hat gesagt, wir wollen Finisher, weil die cool sind. Und das Story-Department hat gesagt, ja, whatever. Und was dabei rausgekommen ist, ist quasi etwas, das irgendwie, wo man eben merkt, dass da die beiden Sachen nicht ineinander greifen. Gameplay und Story driften plötzlich auseinander. Und das ist immer so ein typischer Bruch. Und ich glaube, das ist auch ein Bruch, der einem so offensichtlich wird, ohne dass man wirklich darauf achten muss, dass es deswegen auch vielen Leuten aufgefallen ist, die da sonst wahrscheinlich kein Problem mit gehabt hätten, die einfach gemerkt haben, okay, Moment mal, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Das heißt ja nicht, dass es nicht andere Spiele gibt, bei denen man das genauso kritisieren sollte, wo es nicht kritisiert wird, aber so grundlegend, ja, es ist einfach immer so, wenn man halt eben, wie gesagt, so einen Bruch zwischen Gameplay und Story beziehungsweise Charakter und Atmosphäre hat, so dann hat man damit ein Problem. Wobei ich auch sagen muss, zum Beispiel, ein gutes weiteres Beispiel ist der Pate. Es gab meine zwei Pate-Spiele, der Pate 1, der Pate 2. Der Pate 1 war ganz nett, irgendwie der Pate 2 war auch so ganz nett, aber was für mich damals auch so ein ziemlicher, ja, Knackpunkt war, dass der Pate 2 eben auch ziemlich brutal war und vor allem war es da so, dass du tatsächlich in gewissen Situationen Gegner nicht besiegen konntest, wenn du sie nicht brutal gefinisht hast. Also da war es wirklich so, dass das Spiel dir das vorgeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wie es ein Tomb Raider ist. Kannst du das umgehen? Kannst du, Leute, du kannst auch einfach die Finisher einfach lassen. Du kannst auch, wenn jemand sozusagen in der Position hockt, wo du den Finisher ansetzen kannst, kannst du ihn auch einfach erschießen, ganz normal. Also. Okay. Siehst du, also das, da kannst du zumindest noch umgehen, wenn du willst. In dem Part war es wirklich so, dass du es machen musstest. Und da hatte man von Anfang an das Gefühl, das ist keinerlei Gameplay-Mechanik, das ist keinerlei... In Tomb Raider ist es zumindest noch erklärbar, dass man sagt, in Tomb Raider ist es so, dass du in der Situation, wo du denjenigen am Boden hast, würde der normalerweise wieder aufstehen und weiterschießen. Das heißt, es macht Sinn, einen Finisher zu machen, weil du ihn dann schneller besiegst. Auch rein nur, wenn man es als reines Kosten-Nutzen-Ding quasi sieht, macht Sinn, das quasi einzusetzen. Beim Paten war es eben nicht so. Da hättest du ihn auch einfach normal erschießen können. Also du hast ihn auf 1 HP runtergeballert, da musstest du ihn finishen und du hattest keine Chance, es zu verhindern. Also du konntest das nicht umgehen. Er musste sterben und du musstest es mit einem Finisher machen, der sehr brutal war. Und da hat man eben in solchen Situationen, ist es nicht mal unbedingt ein Bruch mit der Atmosphäre, es ist halt ein Mafia-Spiel, in dem du viel schießt. Es ist einfach nur so, dass du das Gefühl hast, jetzt ist es wirklich ein reines Pushen der Verkaufszahlen durch Gewalt. Es gibt immer noch Publisher und Spielhersteller, die irgendwie wohl das Gefühl haben, sie müssten eben auf die Schiene noch ein paar mehr Käufer irgendwie kriegen. Sie müssten irgendwie raufschreiben können, das brutalste Spiel der letzten 2 Jahre und es gibt Leute, die kaufen es dann deswegen. Und das Problem ist, ich glaube, es funktioniert tatsächlich auch so. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, die mir irgendwie, ja, die mir sauer aufstößt irgendwie. Und es gab jetzt lange eigentlich nicht mehr so ein plakatives Beispiel, aber bei Tomb Raider war es eben auch so, wo ich das Gefühl hatte, die wollen es auch mit Gewalt verkaufen und deswegen pushen sie die Gewalt im Spiel, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht. Ich meine, es kommt ja jetzt demnächst, also nächste Woche kommt jetzt das neue God of War raus. Und ich werde es mit Sicherheit spielen, aber ich glaube, bei God of War wird halt sich halt auch niemand aufregen, weil das gehört mittlerweile schon zum Inventar der Reihe. Also klar. Also wie gesagt, es ist ja auch, wenn, solange man es rechtfertigt und solange man irgendwie, ne, solange es zum Stil des Spiels gehört, dann ist es ja auch wieder eine eher persönliche Entscheidung. Ich bin auch da der Meinung, das muss nicht sein, aber ich bin auch der Meinung, dass man vielleicht diesen Höhepunkt braucht. Man braucht vielleicht ein Gears und man braucht ein God of War, dass es so auf die Spitze treibt, dass danach nicht mehr viel geht, damit man dann irgendwann mal wieder, ne, auch an einem Punkt der Normalität angelangt ist, so. Von daher stört mich das auch gar nicht, das ist eher was Persönliches, das mir nicht gefällt. Ja, und entsprechend, klar, wenn das, beim God of War gehört's dazu. Und ich, ne, bin jetzt auch niemand, der sich jetzt darüber geschockt zeigt oder sich darüber wundert. Genau wie bei Gears. Ich weiß auch, dass bei Gears dazu gehört. Ich weiß auch, dass diese blöde, die hat auch einen Namen, das hast du vorhin schon gesagt. Die Lancer, genau. Ich weiß auch, dass das jetzt ikonenhaft irgendwie, jeder Videospieler kennt irgendwie dieses Gewehr. Das kann man sich als Replika kaufen irgendwie. Und das ist halt so, ne, das steht so für Gears. In einem Titel ist das ja auch immer mit drauf und so. Ich glaube, deswegen ist das einfach auch eine Sache, die, ja, die gehört dazu, das ist auch in Ordnung jetzt und für die Serien passt das auch. Ja, ich hätte einfach nur manchmal ein bisschen. Ich glaube, bei Tomb Raider natürlich spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass, ja. Tomb Raider kam halt nicht aus dem Nichts. Und natürlich auch, das kollidiert einfach mit der Zielsetzung, die Crystal Dynamics an dem Reboot eben hatte. Ich meine, man hätte ja auch wirklich Tomb Raider wirklich so rebooten können, dass man sagt, Lara Croft wird wirklich jetzt eine Kriegsmaschine. Ich meine, selbst das, nicht, dass ich das besser gefunden hätte, aber das hätte sich vielleicht besser mit dem Gameplay vereinbaren lassen können, als das, was wir jetzt haben. Nicht, dass das Spiel jetzt schlecht ist, also bei aller Kritik jetzt wegen der Gewalt. Also das Spiel macht auf jeden Fall Spaß und so, hat einige Fehler und so, aber ja, ist auf jeden Fall schon so ein Wermutstropfen, den ich dann beim Spielen erlebt habe. Ja, also das muss man auch nochmal dazu sagen. Klar, auf jeden Fall, auch Tomb Raider ist kein schlechtes Spiel, überhaupt nicht. Und es gibt auch bestimmt genug Leute, die das nicht so empfinden wie wir und auch nicht so empfinden wie manch anderer, die da sich auch zu geäußert haben öffentlich und sagen, nö, mich stört das überhaupt gar nicht, ich finde es trotzdem cool und ich kann da Gameplay und Story auch trennen. Ist auch völlig in Ordnung, ist auch immer noch ein gutes Spiel auf jeden Fall, aber wie gesagt, da war es jetzt gerade so prominent, dass es irgendwie, dass man auf jeden Fall drüber reden konnte und ich finde auch sollte. Ja. Also ich finde, das konnte man durchaus diskutieren. Ich würde auch sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende, wir sind schon wieder relativ umfangreich in unserer Diskussion gewesen. Super spannendes Thema, wir wollen eure Meinung hören, wie immer, schickt uns E-Mails, schickt uns Nachrichten, Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall und dann würde ich sagen, wir gehen über zu unseren Tasties, die es auch diese Woche wieder gibt. Und ich glaube, du bist wieder dran. Bin ich wieder dran? Okay. Ich glaube, du bist wieder dran mit Anfang. Okay, mein Tasty ist nicht so direkt ein Tasty, aber so indirekt schon. Also ich erzähle erstmal, also ich war am vergangenen Wochenende in München bei der Deutschland-Premiere von Distant Worlds Music from Final Fantasy. Und mir hat's echt gut gefallen. Sie haben zur Information, also sie haben am Samstag und am Sonntag jeweils ein Konzert gespielt. Ich war an beiden da. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob sich das lohnt, sich zweimal in das Konzert zu gehen. Aber sie hatten ziemlich verschiedene Setlists, also sie haben bestimmt nur 5 oder 6 Lieder von 15 oder so jeweils zweimal gespielt. Ja, also mein Fazit eigentlich, artistisch gesehen war es nicht ganz so gut wie die Symphonie-Konzerte in Köln, auf denen ich schon war. Das liegt einfach daran, dass die Arrangements bei Distant Worlds relativ straightforward sind. Die Arrangements von Shiro Hamaguchi sind möglichst nah am Original fürs Orchester arrangiert worden. dadurch wirken sie in dem Sinne, sind natürlich sehr viel näher am Spiel dran, dafür aber sind sie natürlich nicht so, ja, artistisch toll wie die jetzt von Symphonic. Aber für jemanden wie ich, der jetzt noch nie sich diese ganzen Fan-Favorites angehört hat, also in möglichst originalgetreuer Orchestrierung, muss echt sagen, also hat alles sehr gut funktioniert. Sie hatten noch offizielle Bilder von Square Enix, also sie hatten eine Leinwand da, wo es dann zu dem jeweiligen Stück dann immer noch Spielszenen zu sehen gab und so. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie das auch ein bisschen besser auf die Musik manchmal abgepasst hätten. Das hätte man vielleicht auch irgendwie besser und besser synchronisieren können. Aber an sich, sie haben tolle Lieder gespielt, wie zum Beispiel Dancing Mad haben sie live gespielt, mit der Orgel, mit Chor, Battle with Gilgamesh haben sie gespielt. Sie haben sogar die Opernszene aus Final Fantasy VI gespielt und das war mit eigentlich das Highlight. Allein dafür hätte es sich eigentlich gelohnt, am zweiten Tag nochmal da zu sein, also mit drei Opernsängern und dem Orchester. Die Opernszene aus Final Fantasy VI, einer meiner Lieblings-Videospielszenen ever. Endlich mal so, wie es eigentlich geplant war damals schon auf dem SNES, was halt technisch damals nicht möglich war. Am ersten Abend vielleicht noch ein kleiner Wermutstropfen, da hatte einer der Blechbläser so einen kleinen schlechten Tag, hatte ein paar Fehler drin, aber ansonsten auch sehr gute Performance vom Orchester. Ich war sehr zufrieden und sie kommen nächstes Jahr anscheinend wieder nach München. Das heißt, diejenigen, die das verpasst haben, deswegen jetzt auch hier in der Tasty-Sektion, können sich da auf jeden Fall das schon mal vormerken. Distant Worlds lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich nicht nochmal hingehen. Ich freue mich dann eher auf das kommende Final Symphony in Wuppertal, wo es dann auch wieder künstlerisch anspruchsvollere Arrangements geben wird zu vielleicht auch etwas eher unbekannteren Thema. Wie gesagt, ich habe zum ersten Mal meine ganzen Favorites auch mal live vom Orchester jetzt auch mal hören dürfen. Ich bin sehr zufrieden gewesen und ja, würde es jedem empfehlen, zumindest einmal dahin zu gehen, wenn er sich für Final Fantasy Musik interessiert. Also ist auf jeden Fall ziemlich gut gemacht und produziert. Klingt super auf jeden Fall. Ich war nicht da. Überraschung. aber klingt auf jeden Fall cool. Joe hat schon viel geschwärmt. Ein anderer Kumpel von mir war ebenfalls da. Wirklich? Ja, das habe ich dir auch gerade schon erzählt. Okay. Da war auch noch jemand anders da, genau. Und ungeschränkt empfehlbar, denke ich irgendwie. Wenn ihr auf Videospielmusik steht, speziell natürlich in dem Fall auf Final Fantasy, schon mal Karten sicher für nächstes Jahr. Ein bisschen früh wahrscheinlich, weil es glaube ich noch geht. Gar nicht, aber richtig. Auch einfach im Auge behalten, auf die Ankündigung warten und ja. Genau. Ja, ausgezeichnet. Dann mache ich mit meinem Tasty weiter. Der ist sehr videospielbezogen. Allerdings bin ich mit dem leider eigentlich fast 2 Wochen zu spät. ich wollte ihn vor 2 Wochen halt, ne, wäre es mein Tasty gewesen. Problem war bloß, vor 2 Wochen gab es keine Tasties. Deswegen müsst ihr euch jetzt mit ihm zufrieden geben. Und zwar geht es dabei um ein Kickstarter-Projekt. Und zwar das Kickstarter-Projekt, wie wir es jetzt schon so oft hatten. Und zwar diesmal zu Dreamfall Chapters. Und zwar ist das die Fortsetzung von Dreamfall. Und das war wiederum die Fortsetzung von The Longest Journey. Ich weiß nicht, ob das noch vielen Leuten was sagt. Auch eins meiner absoluten Lieblings-Adventures aller Zeiten. Ein unglaublich tolles Spiel, eine sehr schöne Story. Ist damals von Funcom gemacht worden, die heutzutage fast nur noch MMOs produzieren. Und bei denen lagen auch die Rechte. Es gab immer mal wieder Fans, die Funcom angeschrieben haben. Auch über Magazine offiziell wurde angefragt, ist damit irgendwann mal in der Fortsetzung zu rechnen. Von Funcoms Seite aus hieß es immer, ja, wir wären da sehr interessiert dran, aber derzeit ist nichts geplant. Jetzt hat der ehemalige Chefentwickler, glaube ich sogar, und quasi der Urvater der Serie, ein eigenes Studio gegründet, nämlich Red Thread Games, und hat jetzt mit Funcom einen Deal ausgemacht. Die haben relativ günstig die Rechte abgetreten für Dreamfall und die entwickeln ein neues Dreamfall-Spiel. Und vor allem, und das finde ich wirklich sehr cool, es hätte sogar Publisher gegeben, die interessiert daran gewesen wären, das zu publishen, bevor sie sich nach einem umgeguckt haben. Aber sie haben gleich gesagt, nein, wir wollen es gerne über Kickstarter machen, weil wir wirklich das Spiel machen wollen, was wir seit 10 Jahren irgendwie auf dem Schirm haben, was wir seit 10 Jahren irgendwie machen wollen. Und wir wollen uns davon niemandem reinreden lassen. Deswegen wollen wir gerne ein Kickstarter-Projekt machen. Und es gab entsprechend ein Kickstarter-Projekt. Wie gesagt, wir sind ein bisschen spät. Es lief jetzt insgesamt einen Monat. Das Ziel waren $850,000. Es sind mittlerweile 1,3 Millionen. Es sind nur noch 42 Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, wenn ihr das Sonntag hört, ist es wahrscheinlich gerade vorbeigegangen. Trotzdem, wenn ihr euch noch irgendwie dran erinnern könnt oder wenn ihr euch für anspruchsvolle Geschichten und auch Adventures interessiert, guckt euch das bitte an. Es ist wirklich, wirklich ein sehr vielversprechendes Projekt. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfreund von den beiden Vorgängern, The Longest Journey und Dreamfall. Ja, es sieht auf jeden Fall jetzt schon ganz fantastisch aus. Ich habe auch schon geplätscht, ich habe schon gespendet und habe mich sehr gefreut. Vielleicht schafft ihr es gerade noch so, irgendwie auch noch ein bisschen Geld loszuwerden, wenn ihr es wollt. Wie gesagt, nötig ist es eigentlich nicht mehr. Mittlerweile sind sie bei 1,3 Millionen. Auf jeden Fall guckt es euch an. Wie gesagt, wir werden einen Link reinpacken. Ich empfehle es definitiv. Ich bin super gespannt drauf, was damit passiert, was da letztlich draus wird. Ich bin sehr zuversichtlich. Das wirkt alles jetzt schon sehr, sehr weit und sehr, sehr cool. Die Entwicklung geht schon gut voran. Es gibt schon einige Videos, Screenshots, Entwicklerinterviews und ich bin auf jeden Fall super begeistert und total gehypt. Und das ist eins dieser Projekte, nachdem wir heute zwei hatten, von denen ich nicht so begeistert war, wo ich wirklich sehr viel Hoffnung und auch sehr viel Vertrauen habe, dass das super wird. Wenn ihr euch für gute Geschichten interessiert, irgendwie schaut euch das Spiel auf jeden Fall mal an und kann auf jeden Fall nicht schaden. Wird bestimmt super. Ich bin sehr, sehr gehypt. Gut, ich habe nicht geplätscht, aber ich kenne mich mit der Reihe auch komplett nicht aus. Aber wenn Merlin das Spiel so gehypt, dann muss ich mir das irgendwann mal auch mal anschauen. Dann gucke ich ihm einfach mal über die Schulter. Auf jeden Fall, du kriegst auf jeden Fall von mir, kannst du Longest Journey und Dreamfall haben, die habe ich beide hier rumfliegen. Die wollte ich auch demnächst mal wieder spielen. Wenn du sie mal findest, im Gegensatz zu einem gewissen anderen Spielen. Ja, ich habe gerade wieder vorgestern oder so, ist mir ein altes Spiel eingefallen, so ein kleiner Mini-Tasty noch nebenher, Warlords Battlecry, wenn ihr kein Warlords Battlecry kennt, alle RTS-Fans, die gerne Helden haben in den RTSs, Warlords Battlecry 1, 2 und 3, fantastische Spiele, der zweite ist das Beste. Auf jeden Fall habe ich das Spiel. Und er hat den zweiten nicht mehr gefunden. Genau, ich habe es gesucht, ich habe den ersten Teil gefunden, ich habe den dritten Teil gefunden, ich habe den verdammten zweiten Teil nicht gefunden. Ich bin immer noch am Suchen. Trotzdem, ich werde ihn bestimmt noch wiederfinden. Ich denke mal, Longest Journey finde ich auf jeden Fall. Dreamfall habe ich letztens, glaube ich, schon mal gesucht und vermisst. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wer das hat, das habe ich mal verliehen. Wie auch immer, guckt es euch auf jeden Fall an. Sehr, sehr empfehlenswertes Spiel. Die beiden Vorgänger gibt es für wenig Geld über Good Old Games. Einfach mal auch reinziehen, wenn ihr auf sowas steht. Auf jeden Fall ohne Einschränkungen empfehlenswert. Ich war großer Fan davon. Super. Bin's heute noch. Sehr gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja. Der dieswöchigen Folge. Wie gesagt, beim nächsten Mal müsst ihr jetzt erstmal 4 Wochen auf uns warten. Die nächste Folge kommt erst in 4 Wochen, wenn Joe wieder aus Japan zurück ist. In der Zwischenzeit werdet ihr von mir vielleicht was hören, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie viel ich um die Ohren habe und was mir so unter die Finger kommt. Ob ich noch zwischendurch vielleicht eine Kleinigkeit schreibe oder so. Wir werden sehen. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein in 4 Wochen, seid ihr uns immer noch treu und freuen uns in der Zwischenzeit auf jeden Fall über eure Rückmeldungen zum Hauptthema, auch zu den News, was haltet ihr von Assassin's Creed, von Thief, was denkt ihr über die neue Xbox, wie sieht's mit der Wii Mini aus und was sagt ihr vor allem zu unserem Hauptthema Gewalt in Videospielen, freuen uns über alles und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder, würde ich sagen. Genau, ich verabschiede mich dann auch erstmal für 4 Wochen und hoffe, ihr übersteht irgendwie die ankommende tastefreie Zeit. Ich weiß, es wird schwierig, aber ihr werdet es schon schaffen. Irgendwie kriegt er das schon hin. Wir können ja zwischendurch vielleicht mit kleinen Fotos von Joe aus Japan würzen. Aus Akihabara, wenn ich vor alten Videospielen stehe. Oder vielleicht gehe ich mal in so eine alte, richtige japanische Arcade-Halle. Oh, die Arcades, das ist alt. Die gibt's da immer noch Haufen. Letztendlich ist es ja schon fast schon so, selbst in Japan, so ein bisschen Relikt der Vergangenheit, leider. Also von daher. Ja, es wird auf jeden Fall nicht mehr. Es läuft auf jeden Fall nicht mehr so gut, habe ich neulich auch mal noch einen Artikel gelesen. Nee, das stimmt schon. Aber sie gibt's auf jeden Fall noch. Zumindest noch in den großen Städten. Und mein Vater möchte unbedingt Pachinko spielen. Also, das ist ja also nicht wirklich ein Videospiel, aber. Ist auch nicht wirklich überhaupt ein Spiel, ist nur reines Glück und blöd. Pachinko macht keinen Spaß. So, gut. Und ich wende mich jetzt wieder Catherine zu, wahrscheinlich. Ach, sehr gut, ja, ich werde mich vermutlich wieder mit Dark Souls beschäftigen, wie nun mittlerweile in der 3000. Stunde. Ich weiß gar nicht, wie viel du schon gespielt hast. Es sind momentan die Tage der fluchenden WG, während ich in Catherine verzweifle, stirbt Merlin unfassbar dumme Tode in Dark Souls. Ja, aber wirklich unnötige Tode. Ich krieg sämtliche Kämpfe awesome hin, mach geile Parries, alles läuft super und dann rennt der gegen einen Stein. Richtig, dann renne ich gegen den Stein. Oder ich mache einen kleinen Fehltritt und falle eine Brücke runter oder so. Alles schon passiert, alles sehr, sehr dämlich. Naja, wir haben trotzdem unseren Spaß hier und fluchen über den Flur hinweg uns gegenseitig zu. Also, Jungs und Mädels, macht es gut, bleibt gesund, genießt die Sonne, die mittlerweile rausgekommen ist und wir hören uns in 4 Wochen. Bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss. Ah, sehr gut. Auch nach Dark Souls. Ich glaube, Beck hat dann.